Einen wunderschönen guten Abend von mir. Ich hoffe, man hört mich. Ja. Ich darf euch im Namen der Platypus Affiliated Society recht herzlich begrüßen zu unserer Podiumsdiskussion über was ist das Kritische an der Kritik der politischen Ökonomie. Kurz zu Platypus. Wir sind eine linke Bildungsorganisation, die 2006 in Chicago in den USA gegründet wurde, und wir organisieren Lesekreise, öffentliche Veranstaltungen, Vorträge, Forschung und Journalismus zu den übernommenen und ungelösten Problemen der alten Linken der 1920er und 30er Jahre, der neuen Linken der 60er und 70er und der postpolitischen Linken der 80er und 90er Jahre im Hinblick darauf, inwiefern emanzipatorische Politik heute überhaupt noch möglich ist. Das machen wir unter anderem wöchentlich bei unseren Lesekreisen um 18:30 Uhr jeweils montags auf der WU und dienstags an der Uni Wien. Und wir haben auch Coffee Breaks, also wo informeller Austausch möglich ist, um 13:30 Uhr im Leopoldstädter Divan am Montag und im Café Votiv um 15 Uhr am Freitag. Zusätzlich soll ich noch ankündigen, haben wir auch einen Winterlesekreis, der heißt Marxism in the Age of Trump. Der beginnt am nächsten Mo Mittwoch ab 18:30 Uhr, also immer mittwochs ab 18:30 Uhr und freitags ab 17 Uhr. Genau. Ah, gut. Heute geht es aber um die Kritik der politischen Ökonomie. Und da lese ich noch mal kurz den Panel Prompt vor. Hier sind auch angeschrieben, ihr könnt uns auch finden auf Instagram, Telegram und unsere Website. Sonst auf den ganzen Flyern etc. steht das auch, also auf dem Poster steht das auch oben. Gern einfach danach fragen. Telegram-Channel ist einfach nur Klick und dann seid ihr halt drinnen. Und das wird alles hier aufgezeichnet. Das heißt, man hört euch, was ihr sagen werdet. Später gibt es ein Q&A und demnach. Keep it that in mind. Gefilmt werden aber nur die Panelists. Gut, jetzt aber zum Thema. Indem die Kritik der politischen Ökonomie die historische Notwendigkeit aufweist, die den Kapitalismus zur Entfaltung brachte, wird sie zur Kritik der ganzen Geschichte. Theodor Wiesengrund Adorno, Reflexionen zur Klassentheorie. Marx entwickelte im 19. Jahrhundert seine Kritik an der politischen Ökonomie vor dem Hintergrund der Entstehung proletarischer Bewegungen durch die gescheiterten Revolutionen von 1848. Heute ist die Marx'sche Kritik Gegenstand vieler Strömungen und Diskussionen auf der Linken. Was ist geblieben? Wir wollen die Geschichte und Relevanz seiner Kritik in der Gegenwart mit den folgenden Fragen diskutieren. Was ist bürgerliche politische Ökonomie und warum entwickelt Marx eine Kritik an ihr? Wie verhält sich diese Kritik an der politischen Ökonomie zu seiner Kritik des Sozialismus? Was ist das spezifisch Politische daran? Inwiefern ist seine Kritik an der politischen Ökonomie dialektisch? Inwiefern lässt sich durch eine Rückkehr zu Marxens Kritik der politischen Ökonomie der Kampf um den Sozialismus heute reaktualisieren? Dazu sprechen einmal Sandro Tsipouras von der RKP, Revolutionäre Kommunistische Partei Österreichs, die Hanna von 99 zu 1, die Jana Rainer von Junge Linke und die Lea Steininger, die hier an der WU zu Geldpolitik forscht. Glaube ich, ist noch in Harvard. Gut. Bitte, Sandro. Ich habe was vergessen. Zuerst noch zum Ablauf kurz. Jede Sprecherin hat 10 Minuten für ein Eingangsstatement. Danach gibt es eine Antwortrunde. Da hat jeder 3 bis 4 Minuten Zeit zum Antworten. Und danach kommen wir ins Q&A, wo ihr dann eure Fragen stellen könnt. Genau. Also die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Das heißt, ihr werdet jetzt nicht aufgenommen, aber wenn ihr eine Frage stellt, dann seid ihr auf unserer Aufnahme oben und das wird auch nicht im Nachhinein rausgeschnitten. Ganz wichtig. Genau. Noch was? Gut. Ich werde noch eine Sache für die Podiumssprecherin. Ich werde wenn ihr noch 3 Minuten Zeit habt, einmal klopfen, doppelklopfen. Und wenn ihr noch 1 Minute Zeit habt, auch doppelklopfen, damit ihr wisst, so, wo ihr ungefähr steht mit der Redezeit, dass ihr zu Ende kommt. So. Bitte. Okay, ja, also was ist das Kritische an der Kritik der politischen Ökonomie? Und ich denke, da muss man gleich von vornherein irgendwie sagen, es geht irgendwie um zwei Sachen. Einmal geht es irgendwie um die Kritik der politischen Ökonomie als Wissenschaft. Unter politischer Ökonomie, muss man wissen, hat man im 19. Jahrhundert ungefähr das verstanden, was man heute als Volkswirtschaftslehre bezeichnet, also diesem wissenschaftlichen Konsens, der damals bestanden hat, zu allerlei Fragen rund um die Produktion der nützlichen Dinge in dieser Gesellschaft hat der Marx irgendwie den Kampf angesagt, aber natürlich auch den Zuständen selber, die da beschrieben werden. Also er wollte sowohl die schlechte kapitalistische Wirtschaft, Wirklichkeit angreifen, als auch Ich kann es bitte. kurz kurz. Ja, ah, viel besser, krass. Okay, also er wollte sowohl die schlechte kapitalistische Wirklichkeit angreifen, als auch irgendwie die schlechten Theorien, die diese Gesellschaft über sich selber produziert hat. Und ich würde sagen, der Kern dieser Kritik an der VWL der damaligen Tage war, dass er halt vorgeworfen hat, vor allem apologetisch zu sein. Also er hat es im Nachwort zur zweiten Auflage des ersten Bandes des Kapitals ganz gut formuliert, indem er halt irgendwie gesagt hat, es ging nicht mehr darum, ab ungefähr 1830, sagte er, ging es in der Ökonomie nicht mehr darum, irgendwie, ob ein Theorem wahr oder falsch ist, sondern ob es dem Kapital nützt oder nicht, ob es polizeiwidrig sei oder nicht. Und ich denke, so muss man das auch jetzt heute diskutieren. So, man muss sich die Frage stellen, kann der Marxismus die Gegenwart besser erklären, als es die bürgerliche Ökonomie kann? Und bringt uns das was bei der Bewältigung aktueller politischer Herausforderungen? Entschuldigung. Und ich würde Ihnen die These aufstellen, die Bourgeoisie hat längst aufgehört, sich ernsthaft mit der Realität ihres eigenen Systems auseinanderzusetzen. Der Marx bezog sich damals irgendwie auf Smith und Ricardo, von denen kann man sagen, das waren irgendwie Denker mit einem Anspruch an Objektivität, aber heute sehen wir eigentlich nur noch Apologie. Und es ist irgendwie ganz leicht irgendwie aufzuzeigen, glaube ich, weil wenn man sich einfach umschaut auf der Welt, wenn man sich den Zustand des Kapitalismus anschaut, dann sieht man es in einer wirklich schweren, tiefen Krise. Seit 2008 ungefähr sehen wir, dass weltweit die Wirtschaft auf keinen grünen Zweig mehr kommt und die Lebensstandards fallen. So überall auf der Welt werden Sozialleistungen abgebaut, werden Pensionseintrittsalter hochgesetzt, wird irgendwie von den Menschen mehr Arbeit für knappere Löhne erwartet und werden die Menschen sich immer unsicherer, wie die Zukunft irgendwie ausschauen soll. Und diese Krise 2008 hat halt eben immer weiter metastasiert, oder? Das ist in unserer Lebzeit geschehen. Wir haben das alle mitbekommen. Es gab die Euro-Krise, dann gab es die Corona-Pandemie und rundherum irgendwie eine Inflation. Jetzt gibt es die Energiekrise im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Wir erleben, dass es in Europa eine Deindustrialisierung gibt aufgrund dieser Energiekrise, die weiter die Lebensstandards irgendwie drückt. Wir erleben weltweit protektionistische Tendenzen, wo sich die Nationalstaaten voneinander abschotten und die Globalisierung der vorangegangenen Periode irgendwie umkehren wollen. Und der Marxismus würde eben sagen, all das ist die logische Konsequenz der kapitalistischen Produktionsweise. Und tatsächlich kann die kapitalistische Produktionsweise sich gar nicht anders entwickeln, als indem sie sich eben von Krise zu Krise fortwälzt. Und ich würde halt postulieren für die bürgerliche Ökonomie. Die sieht die Krise ganz anders. Die neigt dazu, die Krise auf sogenannte exogene Faktoren zu schieben, also auf äußere Faktoren, die mit der Wirtschaft selbst nichts zu tun hätten. So. Soweit ich weiß, gibt es in den Modellen der VWL keinen Hinweis darauf, dass der Kapitalismus an sich krisenbehaftet ist. So. Aber warum sieht der Marxismus das anders? Worin sieht der Marxismus irgendwie die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus? Und ich glaube, man kann das irgendwie relativ einfach sagen. Der Kapitalismus ist ein System, das Waren produziert, die niemand bezahlen kann. Und dafür hat die Kritik der politischen Ökonomie oder halt, ja, der Marxismus den schönen Begriff Mehrwertproduktion. Und ich kann hier nicht in die Details gehen, aus Zeitgründen, aber im Grunde genommen bedeutet das einfach, dass in jedem Betrieb die Arbeiter Waren mit mehr Wert herstellen, als sie nachher an Löhnen ausgezahlt kriegen. Das ist irgendwie unmittelbar einleuchtend, oder? Betriebe müssen Gewinn machen, der irgendwie größer ist, als sie nachher an Löhnen auszahlen, sonst macht kein Unternehmer sich die Mühe, die Produktion überhaupt stattfinden zu lassen. Da das aber so ist, übersteigt das Volumen der produzierten Waren immer das Volumen der Waren, die sich die Arbeiterklasse dann auch zurückkaufen kann von ihren Löhnen. Und damit aber die Marktwirtschaft überhaupt funktioniert, ist der Kapitalismus deshalb darauf angewiesen, Methoden zu finden, um die Kaufkraft entweder künstlich zu erhöhen durch Kredite. Dadurch hat er eigentlich einen Automatismus, Kreditblasen aufzublasen. Er kann versuchen, irgendwie die Nachfrage, die die Arbeiterklasse nicht aufbringen kann, durch staatliche Konjunkturprogramme irgendwie auszugleichen. Das heißt, er muss sich verschulden. Oder er kann versuchen, neue Märkte zu finden, indem die Staaten eben andere Staaten zu Märkten für ihre Unternehmen zu machen versuchen. Also indem er sozusagen imperialistische Politik hervorbringt. Gut. Wir sehen also, diese Mehrwertproduktion ist eigentlich die Wurzel der Krisenhaftigkeit dieses Systems. Und wenn man sich irgendwie jetzt anschaut, was politisch in dieser Gesellschaft so passiert, dann sieht man, dass politische Auseinandersetzungen sich eigentlich immer um die Frage drehen, wer kriegt jetzt eigentlich diesen Mehrwert? So. Also wir können mal postulieren, Profit, also der Profit, den die Kapitalisten machen, ist unbezahlte Arbeit. Und eigentlich die ganzen politischen Auseinandersetzungen drehen sich eigentlich nur darum, wie viel von diesem Arbeitsprodukt kommt zur Arbeiterklasse und wie viel kommt zur Bourgeoisie. Und das ist irgendwie wichtig zu verstehen, weil daraus erklärt sich eigentlich die ganze Funktion des Staates in dieser Gesellschaft. Jetzt ist irgendwie so, die Bourgeoisie und ihre Ökonomen sind in der Nachkriegszeit und vor allem in den 90er Jahren davon ausgegangen, dass es nie wieder eine weltweite Wirtschaftskrise geben kann. Sie sind davon ausgegangen, dass die Globalisierung nie mehr aufhört. So. Und tatsächlich waren die 90er Jahre irgendwie eine Zeit, wo der Kapitalismus einen ziemlichen Siegeszug erlebt hat. So. Also musste man da schon ziemlich standhaft sein als Marxist, wenn man irgendwie auf der Erkenntnis von Marx beharrt hat, dass der Kapitalismus nach wie vor so krisenhaft ist wie eh und je und dass die nächste weltweite Wirtschaftskrise auf jeden Fall wieder kommen wird. Die Ereignisse des Jahres 2008 und danach haben den Marxisten da auf jeden Fall recht gegeben. Also noch 3 Minuten. Okay. Was sehen wir jetzt heute? Heute sehen wir eine Situation, wo die Bourgeoisie so parasitär geworden ist, dass sie eigentlich keine Investitionsrisiken mehr eingehen will, sondern spekuliert. Das hat sich irgendwie ab 2008 gezeigt mit der Nullzinspolitik, mit der Gelddruckpolitik, die eigentlich gar nicht dazu geführt hat, dass irgendwie die Produktion entwickelt wird, sondern nur dazu, dass irgendwie an den Finanzmärkten riesige Spekulationsblasen aufgegangen sind. Diese Nullzinspolitik ist jetzt vorbei. Und stattdessen sehen wir jetzt irgendwie, vor allem eben seit Corona, vor allem seit dem Ukraine-Krieg, eine Phase der protektionistischen Politik. So, wir sehen irgendwie, dass die Staaten, die USA voran, aber auch andere, sich mit Zöllen voneinander abschotten. So. Und das ist irgendwie auch spannend, oder? Die USA und Europa versuchen zum Beispiel gar nicht, selber so produktiv zu werden wie China. Sie versuchen da einfach die chinesischen Elektroautos mit Gewalt irgendwie draußen zu halten. Und wenn wir ein Beispiel nehmen wollen, das irgendwie noch näher an unserer erlebten Gegenwart in Österreich ist, dann sehen wir irgendwie diesen Migrationsdiskurs, der irgendwie zusätzliche Menschen in Österreich nur als Belastung sieht. Man sieht irgendwie gar nicht irgendwie das Potenzial, das dadurch entsteht, dass irgendwie mehr Menschen in das Land kommen und man irgendwie vielleicht die Arbeit unter mehr Menschen aufteilen könnte, weil das im Kapitalismus natürlich nicht der Fall ist, dass diese Menschen irgendwie eine Erleichterung sind, so weil es einen Arbeitsmarkt gibt mit Konkurrenz. Wo halt irgendwie zusätzliche Menschen einfach nur niedrigere Löhne bedeuten. Und das Ergebnis ist eben, dass nationalistische Abschiebepolitik gemacht wird so. Das heißt, der Marxismus zeigt uns zum Beispiel mit der Kritik der politischen Ökonomie, dass die FPÖ-Politik eine Notwendigkeit des Kapitalismus ist und zeigt uns damit auch, wie man sie beantworten muss. Jetzt muss man aber irgendwie feststellen, große Teile der Linken haben vor allem unter dem Eindruck des Nachkriegsbooms aufgehört, eine eigenständige Klassenperspektive zu vertreten. So statt den Kapitalismus anzugreifen, haben sie angefangen, den sogenannten Neoliberalismus zu kritisieren und Sparpolitik zu kritisieren. So, das heißt, von einer Kritik des Systems an sich ist man übergegangen zur Kritik von politischen Entscheidungen innerhalb dieses Systems. Aber das bedeutet, man kann zum Beispiel der FPÖ, der AfD und Trump nichts entgegensetzen, weil die Politik, die in diesem Rechtsdruck zum Ausdruck kommt, einfach die Systemnotwendigkeiten des Kapitalismus ausdrückt. So, also das Hauptproblem, dass die Reichen die Welt beherrschen und ihre produktiven Kapazitäten zur persönlichen Bereicherung missbrauchen, hat die Linke irgendwie völlig aus dem Blick verloren. Letzter Satz. Zu diesem Zitat von Adorno. Der Adorno sagt eben, dass die Kritik der politischen Ökonomie die historische Notwendigkeit aufwacht, die den Kapitalismus zur Entfaltung brachte. Aber ich würde dem entgegenhalten, vor allem weist die Kritik der politischen Ökonomie die historische Begrenzung des Kapitalismus auf. Sie weist auf, dass er gestürzt werden kann und muss und wie das geht. Ja, hallo, auch von meiner Seite. Es tut mir jetzt schon leid, weil ihr hört das alles viermal, also vier Erklärungen von dem Gleichen, hoffentlich. Ich setze ein bisschen woanders an. Und zwar damit, dass der Gegenstand der Kritik der politischen Ökonomie einfach heute noch aktuell ist und derselbe. Auch in dieser Gesellschaft heute geht es darum, Geld zu vermehren. Die heutige Ökonomie läuft nach dem im Kapital beschriebenen Muster. Geld wird vorgeschossen. Mit diesem Geld werden Arbeitskräfte und andere Produktionsmittel gekauft, um schließlich die im Produktionsprozess hergestellten Produkte als Waren am Markt gewinnbringend zu verkaufen. Der Überschuss des Verkaufspreises über die vorgeschossene Geldsumme ist der Profit und auch das ökonomische Erfolgskriterium der ganzen Sache. Dieser Sachverhalt bedeutet für die Bedürfnisbefriedigung, dass nur zahlungsfähige Bedürfnisse befriedigt werden können und nicht zahlungsfähige eben nicht. Und das kennen wir ja alle. Alles, was wir brauchen, müssen wir uns erstmal leisten können. Bedürfnisse werden also nur befriedigt, wenn aus ihnen Profit geschlagen werden kann. Die Befriedigung der Bedürfnisse ist somit Nutzen für die Vermehrung von Geld, also eben dem Nutzen für die Vermehrung von Geld unterworfen und gleichzeitig, wo sie sich lohnt, auch ihr Mittel. Aus der Zielsetzung der Geldvermehrung für Profit folgt, dass der Vorschuss für die Voraussetzungen der Produktion, Produktionsmittel, Materialien, Maschinen, Arbeitskräfte und so weiter, nicht billig genug ein und das Produkt der Produktion nicht teuer genug verkauft werden kann. Eine der Produktionsvoraussetzungen hat eine besondere Eigenschaft. Der Unternehmer erwirbt mit den Arbeitskräften die zeitlich befristete Verfügung über deren Arbeitsvermögen, das heißt ihr Potenzial, den Produkten Arbeit zuzusetzen. Als Quelle der Geldvermehrung kann der Unternehmer von dieser nicht genug haben, weshalb die Produktion nach einer möglichst effektiven Nutzung derselben ausgerichtet wird. Möglichst lange und intensiv soll gearbeitet werden. So und in der Regel nicht durch Lohnsenkungen macht das Kapital die eingekauften Arbeitskräfte billig. Dabei wird durch den im Austausch gegen Geld vollzogenen Vergleich der Waren am Markt auch die in ihnen enthaltene Arbeit gleichgesetzt. Als gesellschaftliche Durchschnittsarbeit ist diese Substanz des Werts der Waren, Anhaltspunkt der Preise der Waren. Die Menge an Arbeit, die einer einzelnen Lohnarbeiterin dem Produkt zusetzt und die gesellschaftlich durchschnittliche Menge an Arbeit, die für die Waren verausgabt wird, die sie sich von ihrem Lohn kaufen kann, sind voneinander unabhängige Größen. Im gesellschaftlichen Durchschnitt bekommen Lohnarbeitende mit dem Lohn den Wert ihrer Arbeitskraft und die Kapitalisten den Wert ihres Produkts. In diesem gesellschaftlichen Durchschnitt ist daher die Differenz zwischen verausgabtem Lohn, Wert der wahren Arbeitskraft und dem Wert des Produkts der Mehrwert, den das Kapital einsackt. Die Voraussetzung für das alles ist die Existenz von Eigentum. Das ist zunächst das Rechtsverhältnis, das die Verfügungsmacht über eine Sache einer Privatperson und nur dieser ausschließlich zuschreibt. Privateigentümer schließen sich wechselseitig von der Verfügung über die für sie nützlichen Dinge ihres Lebens aus und brauchen dann Geld, um die Schranke, die das Eigentum für ihre Bedürfnisse darstellt, überwinden zu können. Ihr seht schon, der Staat, der da vorausgesetzt wird, meint es nur gut mit uns, wenn er uns in diesem Kontext alle gleichermaßen seiner Gewalt unterwirft und uns als freie Privateigentümer leben lässt. An dieses Geld kommen sie nur heran, wenn sie entweder selbst über sachliches Eigentum verfügen, mit dem sie andere mit ihrem Bedürfnis zur Geldleistung erpressen können, oder aber, indem sie zu sich selbst den Standpunkt eines Eigentümers einnehmen und ihr Arbeitsvermögen den Eigentümern befristet überlassen. Wie viel Geld sie dann für ihr jeweiliges Eigentum von den anderen Eigentümern erpressen können, ist eine Frage der Konkurrenz, die auf dieser Grundlage stattfindet. Sie ist zunächst der im Gegensatz von Verkäufer und Käufer ausgetragene Kampf um den Preis der Sache und führt dann logisch dazu, dass auch der Produktionsprozess dem Kriterium unterworfen wird, sich in diesem Gegensatz zu bewähren. Weil Marx diese grundlegenden Verhältnisse, die einfach immer noch unsere Gesellschaft bestimmen, richtig analysiert hat, deswegen ist er relevant und man kann was von ihm dahingehend lernen. Und ich würde bei weitem nicht sagen, dass ich da schon durch bin mit. Das hat dann weniger mit einem Projekt der Marx-Exegese zu tun, wie es im Titel dieser Veranstaltung durchklingt, sondern eben mit einer richtigen Analyse und Kritik dieser Gesellschaft. Weil ich auch einfach keine Marx-Expertin bin und auch nicht so tun will, als wüsste ich mehr als ihr, also teilweise ihr im Publikum, behalte ich mir nur einige Kommentare zu den Fragen vor. Genau. Was bürgerliche politische Ökonomie ist, naja, muss man halt nachlesen, was Smith und Ricardo da im Einzelnen geschrieben haben. Meines Wissens haben die halt Dinge als natürlich oder gegeben vorausgesetzt, allen voran Eigentum und Geld, die es nicht sind und zu falschen, naturalisierenden Ansätzen führen. Warum hat Marx eine Kritik an ihnen entwickelt? Ja, also Marx ist tot und ich kann ihn leider nicht mehr fragen, was ihn da konkret zu bewegt hat, aber vermutlich fand er die Theorien einfach falsch, was sie ja auch sind, oder ideologisch, weil sie Voraussetzungen weglassen oder universalisieren. Was ist das Politische an der Kritik der politischen Ökonomie? Das ist nach Marx jedenfalls, dass die Ökonomie nicht die Produktionsweise zur Bedürfnisbefriedigung ist, für die sie gehalten wird. Der Nachweis, den Marx bringt, ist, wie schon gesagt, dass sich die Ökonomie als Politisches darstellt, als Ergebnis von Machtkämpfen, als politische Klassengesellschaft, die durch die Logik des Kapitals umgesetzt wird. Das Politische im Sinne von gesellschaftlicher Bedeutung oder wie du meintest auch irgendwie dem Sinn, so unsere Zielsetzung so umzusetzen und so. Einer Kritik ist im besten Fall, dass sie stimmt und den Menschen auf wissenschaftlicher Ebene aufzeigen kann, womit sie es zu tun haben, ihnen ein richtiges Verständnis von der Wirklichkeit geben kann. Sobald ein politischer Zweck ein fertiges Ergebnis einer Betrachtung des Gegenstandes vorschreibt, was die Kritik der politischen Ökonomie ja ist, ist die Betrachtung des Gegenstandes keine Analyse mehr, sondern Ideologie. Zwecke werden vor das Denken geschaltet. Okay? Und nun zu meiner Lieblingsfrage. Was ist das Dialektische an der Kritik der politischen Ökonomie? Mit dem Vorangegangenen werdet ihr vielleicht verstehen, wenn ich sage, es ist mir scheißegal. Man kann darüber diskutieren, was Dialektik ist und was an Marx Darstellung dialektisch ist. Aber letztendlich steht der Begriff des Kapitals bzw. der Kritik der politischen Ökonomie für sich. Die Argumente sind ohne irgendeine Methode durch reines Denken und Mitdenken der Kategorien und Begriffe nachzuvollziehen. Und so war es auch von dem Alten gedacht. Der hat sein Buch nämlich nicht für die großen Dialektiker der Welt geschrieben, die sich dann quasi mit einer Dialektik-Lesebrille an das Buch setzen und versuchen zu entziffern, was er sagen will. Als wäre das Buch irgendein Code, den nur eingeweihte Eliten verstehen würden. Es ist kein Wunder, dass die Scheißtour einer religiösen Praxis ähnelt. Also nein, mir ist es wirklich wurscht, was am Marxischen Werk irgendwie dialektisch sein soll. Und euch sollte es auch sein. Wer das Kapital lesen will, soll es lesen. Meinetwegen mit jemandem zusammen, der schon kennt, oder mit ein paar Freunden. Es gibt wirklich genug Lesekreise, übrigens auch bei uns bei 99:1. Also hört mal bitte auf, das so zu mystifizieren. Ich will auch mal was Gewagtes behaupten. Zumindest der Kapitalband 1 ist also kein schwieriges Buch. Es ist zäh, historisch mühsam, aber da stehen keine transzendentalen Geheimnisse drin. Ja, sinnvoll ist also eine Analyse dessen, was ist und was zu dieser ziemlich beschissenen Situation führt, in der wir stecken. Aus den Gründen und Erklärungen für die Kriege, die Geldsorgen, die Ideologien, die Ereignisse und alles andere ergibt sich, eben weil es beschissen ist und nicht weil ich es beschissen finden will, auch eine Kritik an diesen Verhältnissen. Sich über diese Verhältnisse im Klaren zu sein, eine Kritik von Staat und Kapitalismus zu entwickeln, ist die kleinste Voraussetzung, um irgendwie möglicherweise einmal gemeinsame Sache zu machen. Dafür ist es aber weder, also ist weder eine Rückkehr zu einem konkreten Denker oder einer Reaktualisierung des Kampfes um den Sozialismus notwendig. Analyse und Kritik der Wirklichkeit stehen einem linken Utopismus, welcher die Verwirklichung von Idealen fordert, also Sozialismus oder diese ganzen, radikal entgegen. Dieser Unterschied ist auch derjenige der Kritik der politischen Ökonomie und der französischen Sozialisten gewesen. Wie Marx in den Grundrissen schreibt, stören Geld und Kapital nicht die Freiheit und Gleichheit aller, sondern machen gerade das System der Freiheit und Gleichheit aus. In der Verwirklichung dieser Freiheit und Gleichheit des Geldsystems zeigt sich, dass sie Ungleichheit und Unfreiheit sind und dies notwendigerweise aus dem System selbst heraus folgt. So viel zum Abstrakten. Ich gehe ganz kurz noch auf konkrete Sachen ein. Und zwar würde ich gern was sagen zum Projekt Platypus selbst. Beschäftigt euch auch mal mit den Dingen, mit denen auch ihr es zu tun habt, den Verhältnissen dieser Gesellschaft und nicht ständig mit Linken. Mit dem Fokus auf der Linken habt ihr euer ganzes Projekt schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ihr arbeitet mit einem überhistorischen Begriff der Linken, der irgendwie dann von... Du hast leider nur noch ganz wenig Zeit. Ja, ich... Ja, sicher. Ich nehme sie mir, okay? Also, keine Zeit eigentlich. Ihr arbeitet mit einem überhistorischen Begriff der Linken, der von französischen Sozialisten, Marx, Stalin, Mao, Adorno, 68er und so weiter, die heutigen Parteien und uns hier auf dem Podium alle umfassen soll. Hergestellt über die lustige Sache, Zitat von... Letzten Satz, bitte. Du hast einmal geklopft, ich hatte noch drei Minuten. Ich habe einmal vergessen zu klopfen. Ja, das ist deine Schuld. Also die 10 Minuten sind so, werden ja, come on. Vergehen. Ja. Ich kann es auch nachher noch sagen, also wenn es wirkt. Ja. Naja, also Andreas' Statement da von Platypus-Podium, die Linke, hergestellt über als Zitat konkrete Reaktion auf eine objektive historische Entwicklungstendenz, soll so dargestellt sein. Aus meiner Sicht wird damit abstrahiert von den Inhalten und naja, auch die Rechten reagieren auf objektive Tendenzen. In gewisser Weise sind sie auch politischer Ausdruck ihrer Umstände. Der Begriff der Linken hat auf jeden Fall etwas mit den Rechten gemein. Und zwar bezieht er sich auf ein Mittleres, auf die Frage, wie diese Gesellschaft am besten zu managen sei. Und naja, da sind die Linken halt die, denen es um die soziale Frage geht. Der Staat und auch die kapitalistische Wirtschaftsordnung sind daher auf jeden Fall schon vorausgesetzt. Eine marxistische Linke, eine Linke mit revolutionärem Anspruch, deren Selbstbildung ihr wollt, ist ein Widerspruch in sich. Und das führt dann zu ideologischen Verrenkungen, und zwar also die mit dem Inhalt des Begriffes der Emanzipation und des Ziels der Linken von gefüllt wird mit dem Begriff des Liberalismus und der Freiheit. Und statt sich anzuschauen, was Freiheit in dieser Gesellschaft bedeutet, beziehungsweise was unter dem Namen verhandelt wird, werden die Probleme, die ihr in der Gesellschaft seht, als, Zitat, Mangel an Freiheit oder Krise aus dem systemimmanenten, das heißt notwendigen Krisenerscheinungen des Kapitalismus outgesourced. Wie damals die französischen Sozialisten, Linke als Verfechter der bürgerlichen Ideale. Und ja, ich könnte noch, aber ich sag nur, aus diesen Gründen, ich hoffe, die wurden klar, würde ich dafür plädieren, dass 99:1 auf jeden Fall das bessere Bildungsprojekt und ist und auf jeden Fall auch eine Plattform für alle okay. Kommunisten und auch Linke jetzt ist Diana gibt. Sorry, Entschuldigung. Okay. Ja. Gut, also ich habe eigentlich genau das gemacht, wovon die Hanna abrät. Und zwar habe ich mich die letzten Tage gefragt, warum das Kapital dialektisch ist. Ich denke aber schon, dass es mir was gebracht hat, aber dazu vielleicht später. Und ich habe mich sehr eng an den Fragen orientiert von dem Podium. Deswegen würde ich einfach mal beginnen, und zwar mit der Frage, was ist bürgerliche politische Ökonomie überhaupt? Woran entwickelt Marx eine Kritik an ihr? Und ich denke, allgemein gesprochen könnte man sagen, bürgerliche Ökonomie ist so eine, die bürgerliche Gesellschaft nicht in ihren Grundfesten erfasst und damit nicht über sie hinausweisen kann. Also ich würde sagen, allgemein meint bürgerlich in der bürgerlichen Gesellschaft verhaftet. Und wir haben es vorher schon gehört, die Vertreter, auf die sich Marx im Besonderen bezieht, sind das Smith und Ricardo. Und ich habe zufällig eine gute Stelle im Kapital gefunden, aus der hervorgeht, was Marx kritisiert. Deswegen würde ich sie kurz vorlesen. Und zwar schreibt Marx, die politische Ökonomie hat nun zwar, wenn auch unvollkommen, Wert und Wertgröße analysiert und den in diesen Formen versteckten Inhalt entdeckt. Sie hat niemals auch nur die Frage gestellt, warum dieser Inhalt jene Form annimmt, warum sich also die Arbeit im Wert und das Maß der Arbeit durch ihre Zeitdauer in der Wertgröße des Arbeitsprodukts darstellt. Formeln, denen es auf der Stirn geschrieben steht, dass sie einer Gesellschaftsformation angehören, worin der Produktionsprozess die Menschen, der Mensch noch nicht den Produktionsprozess bemeistert, gelten ihrem bürgerlichen Bewusstsein für ebenso selbstverständliche Naturnotwendigkeit als die produktive Arbeit selbst. Das heißt, aus dem Zitat geht hervor, dass die Begriffe der bürgerlichen politischen Ökonomie ungenügend und unscharf sind. Sie sind nicht weit genug entwickelt und vor allem sind die Begriffe als auch die bürgerlichen Ökonomen selbst fetischisiert. Das heißt, die Produktionsverhältnisse, in denen der Produktionsprozess die Menschen beherrscht und nicht umgekehrt, das erscheint diesen bürgerlichen Ökonomen als eine selbstverständliche Naturnotwendigkeit. Und die Frage, was nach dem Kapitalismus kommt, kann man sich gar nicht stellen, weil ihre Grundkategorien ein Nach dem Kapitalismus nicht zulassen, weshalb Marx ihnen auch vorwirft, ahistorisch vorzugehen. Und ich denke, eine Kritik der bürgerlichen Ökonomie ist notwendig, also genau, weil sie falsch ist, aber auch, weil man diese Grundfesten der Gesellschaft freilegen muss, um dabei die Umrisse einer anderen Gesellschaft sichtbar zu machen. Und deswegen verwendet Marx im Kapital auch relativ viel Zeit darauf, um die von Smith und Ricardo eingeführten Begriffe weiterzuentwickeln. Und entwickelt in Abgrenzung daran eine Begrifflichkeit, die die objektiven Bedingungen oder Gegebenheiten treffen erfasst. Und an der Stelle würde ich gern präzisieren, und zwar würde ich sagen, treffen erfasst gleich in zweierlei Hinsicht. Erstens treffen erfasst auch schon zu Smiths Zeiten, also in diesem frühen Stadium des Kapitalismus. Weil Marx hat ja den Anspruch, die kapitalistische Gesellschaft im idealen Durchschnitt darzustellen. Das heißt, Kategorien entwickeln, die auf jedes Stadium zutreffen. Also um ein Beispiel zu nennen, nicht alle Arbeit schafft Wert, abstrakte Arbeit kann Wert schaffen, auch schon zu Smiths Zeiten. Zweitens ist aber auch eine Entwicklung eingetreten, die Smith und Ricardo nicht mehr miterleben konnten, und zwar die industrielle Revolution, die große Maschinerie. Und Marx konnte halt einige Dinge beobachten, die sie vorher nicht beobachten könnten. Und ich würde sagen, dass Marx später gelebt hat, ermöglicht ihm, seine Kritik zu formulieren. Die Kritik an sich selbst ist aber keine historische, sondern eine formspezifische. Also Marx hält Smith und Ricardo vor, dass ihre Begriffe falsch sind und nicht, dass sie aus den richtigen Begriffen falsche Prognosen abgeleitet haben. Was die Frage des Verhältnisses von der Kritik der politischen Ökonomie zur Kritik des Sozialismus angeht, würde ich sagen, allgemein wirft Marx seinen Zeitgenossen vor, unkritisch und ebenfalls mit ungenügenden Kategorien zu operieren und dadurch auch ahistorisch mit ähnlichen Fehlern zu arbeiten, wie die Ökonomen vor ihnen. Die sozialistische Intelligenz seinerzeit, also Lassalle, Proudhon, die SPD später, haben einen antibürgerlichen Anspruch, aber sie bleiben aufgrund ihres mangelnden theoretischen Fundaments in bürgerlichen Vorstellungen befangen. Ich denke, ein gutes Beispiel dafür ist Proudhons Verherrlichung von Kleingewerbe. Proudhon wünscht sich eine Gesellschaft der Kleinbürger und Marx reagiert darauf, indem er sagt, es ist eine reaktionäre Utopie, weil die Herrschaft des Kapitals wird nicht abgeschafft, das Kapital wird nur zerstückelt, was auf Dauer auch gar nicht möglich ist. Und ich denke, in diesem Sinn ist Proudhon ein unfreiwilliger bürgerlicher Ökonom und wird auch daher kritisiert, also unter anderem. Und ich denke, anmerken sollte man auch, Marx geht es immer um eine Kritik des Sozialismus im Sinne des Sozialismus. Zur Frage, was politisch ist. Ich würde sagen, politisch ist die politische Ökonomie als auch ihre Kritik insofern, als dass sie den Anspruch einer Gesellschaftsanalyse haben. Und vor allem bei Smith, der ja Moralphilosoph war, spielt die Dimension des Sollens eine recht große Rolle. Und was bei Marx interessant ist, die kapitalistische Gesellschaft wird als geworden und vergänglich gefasst. Und es lassen sich, nennen wir es mal Hinweise, darauf finden, dass die bestehenden Verhältnisse nicht so bleiben sollten. Und ich denke, dass man daraus einen politischen Auftrag ableitet, ist recht naheliegend. Zur Frage der Dialektik, die ich schwierig finde. Ich würde sagen, das Kapital ist auf verschiedenste Art und Weisen dialektisch. Also oberflächlich kann man sicher sagen, allein, dass der Kapitalismus als geworden und vergänglich gefasst wird, macht es dialektisch. Konkreter würde ich sagen, sieht man es an der Zusammensetzung vom Buch, also beispielsweise anhand der Weiterentwicklung der Kategorien. Ein Beispiel dafür wären die Eigentümlichkeiten der äquivalenten Form, wo Marx beschreibt, der Gebrauchswert erscheint als sein Gegenteil der Wert. Konkrete Arbeit erscheint als ihr Gegenteil, abstrakte Arbeit. Private Arbeit erscheint als ihr Gegenteil, und zwar Arbeit in unmittelbarer gesellschaftlicher Form. Also ich finde, da sieht man ganz schön irgendwie die Umkehrungen, die im ganzen Buch passieren. Und auch die Ebenen, auf denen operiert wird, würde ich sagen, sind dialektisch, wenn man das Wort unbedingt so verwenden will. Und zwar gibt es die Konstitution von Klassen, immer wieder das Thema von Freiheit und Notwendigkeit und das Thema von privat und gesellschaftlich, das zieht sich durch die ganzen Bücher. Und jetzt kommen wir eh schon zur letzten Frage. Inwiefern lässt sich durch eine Rückkehr zu Marx' Kritik der politischen Ökonomie der Kampf um den Sozialismus heute reaktualisieren? Ich würde sagen, kurze Antwort, gar nicht. Ich denke, die Linke ist nicht gescheitert, weil ihr die korrekte Marx-Lektüre abhanden gekommen ist, sondern umgekehrt. Eine korrekte Marx-Lektüre ist marginal, weil die Linke marginal ist. Danke. Danke vielmals. Hanna, du hast vorher gesagt, es wird vier Vorträge geben, die sich alle ähneln, aber ich glaube, meiner wird euren nicht so ähneln. Und ich hab einem Freund geschrieben, dass ich hier am Panel sitze. Und seine Antwort war: Oh Gott, was, du hast ja überhaupt nichts hier mit dieser Gruppe zu tun. Und das passt ja eigentlich gar nicht so zu mir. Und irgendwie stimmt das, ich würde ihm zustimmen, aber gleichzeitig bin ich natürlich glücklich über jede Art von Diskurs, vor allem mit Menschen, wo ich mir denke, wir haben eine gewisse Wertgrundlage, die wir teilen, aber halt komplett unterschiedliche theoretische Zugänge. Und der Grund, warum mein Zugang so anders ist und im Grunde vollkommen inkompatibel mit, ich würde sagen, 80% von dem, was ihr gesagt habt, ist der, dass ich zu Geldtheorie und Geldpolitik forsche. Ich komme aus dem Zentralbankbereich und beschäftige mich daher auf einer täglichen Basis damit, wie Geld funktioniert und wie Geldpolitik gestaltet sein kann. Und zwar aus einer dezidiert politisch progressiven Perspektive. Und das ist sehr schwierig für mich, weil ich finde einfach kaum kritische Literatur zu diesem Thema, weil die meisten Leute, die kritische Theorie machen oder die Sozialtheorie formulieren, sich eben auf Marxismus basieren, beziehungsweise in irgendeiner Hinsicht marxistisch informiert sind. Und es gibt eigentlich kaum was anderes in einem progressiven Spektrum, was Sozialtheorie betrifft. Deswegen werde ich auch immer eingeladen als Expertin zu diesen Themen in Österreich. Und es gibt halt kaum andere Leute, die sich dazu äußern können, weil Linke eher sich mit Verteilung beschäftigen. Und wenn sie makroökonomisch forschen, dann halt mit so Dingen, die ihr eh schon aufgezählt habt, also mit irgendwie Arbeitswertlehre und Kapital und Dialektik und ökonomischen Mehrwert und solchen Dingen. Alles Kategorien, die für mich überhaupt nicht hilfreich sind. Und um das vielleicht zu veranschaulichen, ganz praktisch, in Zentralbanken sind ja im Grunde der Ort, wo am aktivsten makroökonomische Theorie betrieben wird. Also dort gibt es jeden Tag Debatten darüber, wie makroökonomische Zusammenhänge sind, und die ganzen Modelle für die Prognosen und so weiter sind natürlich ein Ausdruck oder sind die Anwendung von makroökonomischer Mainstream-Theorie. Und das nennt man neukeynesianische Modell, das ist das Standardmodell, das 95% aller PhDs in Ökonomie lernen. Und in diesem neukeynesianischen Modell wird zwischen der langen Frist und der kurzen Frist unterschieden. Und das ist sehr wichtig, weil das ist eine große Inkohärenz, die eine perfekte Einflugschneise bieten könnte für progressive Kritik, die halt eben, wie gesagt, meistens ausbleibt. Und der Grund, warum dazwischen lang- und kurzfristiger Zeithorizont unterschieden wird, ist der, dass in der langen Frist angenommen wird, dass die neoklassischen Gesetze halten, das heißt irgendwie eine angebotsseitig determinierte Produktionspfad, bei dem Geld neutral ist und damit auch Geldpolitik und was als Inflation bezeichnet wird. Und in der kurzen Frist hat sich die keynesianische Kritik niedergeschlagen. Das heißt, in der kurzen Frist hat man sich entschieden, die Keynes nicht mehr zu ignorieren Und deswegen sind in der kurzen Frist ganz, ganz andere Zusammenhänge, die da unterstellt werden. Also in der kurzen Frist ist es nicht angebotsseitig determiniert, die Wirtschaft, was auch immer das ist, sondern Nachfrage determiniert. Und es gibt alle möglichen Arten von Friktionen und so weiter, die dazu führen, dass die sonst neoklassischen Gesetze in der kurzen Frist nicht gelten. Aber wie gesagt, in der langen Frist sollen alle diese Gesetze noch halten. Und die große Intervention, die Keynes gestartet hat oder die in seiner späten Schaffensphase ihn geleitet hat, war die Erkenntnis, dass Geld und Geldpolitik nicht neutral sind. Und man sieht schon, dass diese Erkenntnis ernst zu nehmen, hat das ganze neoklassische Paradigma, das eben in der langen Frist noch angenommen wird, auf den Kopf gestellt. Und so wichtig war diese Erkenntnis für die Ökonomie, auch wenn sie nicht komplett umgesetzt worden ist, weil man sich eben durch diese Inkohärenz, wenn man sich darauf ausredet, dass in der langen Frist andere Gesetze gelten, vermeidet man die ernsthafte Auseinandersetzung mit dem, was es bedeutet, dass Geld nicht politisch, sehr politisch ist und nicht neutral ist. Und jetzt ist es tragischerweise so, und es ist wirklich unglaublich schrecklich für mich, dass auch Marx und der historische Materialismus auf der Annahme basiert, ganz zentral, dass Geld neutral ist und Geld unpolitisch ist. Und jetzt muss man sich mal vor Augen führen, was es bedeutet, nämlich, dass wir alle jeden Tag in die Arbeit gehen, um Geld zu bekommen. So definieren wir Erwerbsarbeit oder uns eben, dass ich nicht 30 Jahre lang vergeißeln, um irgendeinen Kredit zurückzubezahlen. Das heißt, der größte Motivator für Leute zu arbeiten zu gehen, erwerbstätig zu sein oder auch unsere kollektive Benennung von dem, was wertvolle Arbeit ist, basiert auf Geld. Ich muss hoffentlich nicht betonen, wie wichtig Geld ist. Wahrscheinlich ist es in jedem von eurem Leben eine sehr wichtige Instanz und man denkt, meistens sehr oberflächlich, aber man denkt zumindest jeden Tag darüber nach. Und es ist der große Grund, warum wir behaupten, dass wir die Klimakatastrophe haben, dass wir uns nicht leisten können, sie zu vermeiden und so weiter. Also anzunehmen, mit der Prämisse zu starten, dass Geld neutral ist und damit Geld unpolitisch ist und nur irgendetwas auf der realen Seite der Wirtschaft abbildet, ist man kann gar nicht in Worte fassen, wie problematisch diese Annahme ist. Und viel von meiner Forschung, meiner Kritik orientiert sich vor allem an der Neoklassik, weil in der Neoklassik dieselbe Annahme gilt, nämlich dass Geld neutral ist. Aber diese Kritik in Erweiterung würde auch so auf den Marxismus zugreifen, nämlich dass es eine zutiefst reaktionäre Idee ist, die auch, ich würde sagen, es ist ein faschistoider Kern jeder Analyse. Und sie führt eben dazu, dass die marxistische Kritik im Grunde nur wie eine Schwarz-Weiß-Fotokopie ist von dem, was sie versucht zu kritisieren, und sie ist, ohne es zu merken, diese problematischen Annahmen reproduziert. Ich kann vielleicht später noch ein bisschen darüber sprechen. Was das bedeutet, ich meine, das werde ich, weil es gibt nichts anderes, was ich heute zu sagen habe. Ja, ich will noch als Letztes sagen, dass es für mich persönlich ist es tatsächlich ein Vorteil, weil ich kann ohne großen Aufwand total innovative Papiere schreiben und das hat noch nie irgendjemand gehört, weil halt alle komplett mit Marx, auf Marx fokussiert sind. Also für mich ist das wirklich chillig, akademisch gesprochen. Aber gleichzeitig finde ich es halt auch fürchterlich, weil dadurch, denke ich, die Kritik progressiver und linker Bewegungen einfach impotent ist. Man kommt auf ganz, von meiner Warte aus, absurde Schlussfolgerungen und gleitet in eine Form von Depression und Handlungsunfähigkeit, die eine Form von, die wir als linke Kultur normalisieren, aber die, ja, von der ich mich abgrenzen möchte. Und deswegen habe ich auch nicht das Adorno-Zitat verstanden oder alle anderen Fragen, muss ich gestehen. Ich wollte es nicht vorher sagen, weil deswegen sind wir ja hier, aber habe alles nicht verstanden. Okay, also Jetzt die Antwortrunde wieder in derselben Reihenfolge. Also bitte das Mikro zum Sandro. 3 bis 4 Minuten pro Person. Ja, klopfst du dann wieder? Ich klopfe wieder. Okay, super. Ja, also ich hätte sehr viel zu sagen. Ich glaube, ich versuche es irgendwie nach Prioritäten zu machen. Also die Hanna hat gesagt, das Politische an der Kritik ist es im besten Fall, dass sie stimmt. Und ich glaube, so einfach ist es irgendwie nicht, weil Stimmen kann irgendwie vieles. Also man kann auch irgendwie. Also ich bin mir sicher, dass die Forschung, die die Lehre betreibt, zum Beispiel auch einfach empirische Gewissheiten zutage fördert, die irgendwie stimmen so. Und das ist, glaube ich, nicht, was den Marxismus davon unterscheidet so, sondern der Marxismus ist, glaube ich, politisch, also die Erklärung, die der Marxismus liefert, ist politisch, weil aus ihr ein politisches Programm fließt. Weil wenn man das Kapital gelesen hat, dann weiß man, wie die Machtverhältnisse in der Gesellschaft verändert werden müssen. Dann weiß man, dass die Arbeiterklasse nur auf einen grünen Zweig kommt, nur zu einer erfüllten Existenz kommt, wenn sie die Macht der Reichen bricht. Dazu gehört irgendwie den Staat der Reichen zu stürzen und dazu gehört die Produktion so einzurichten, dass es in ihr um ein gutes Leben für die Menschen geht und nicht um den Zweck aus Geld immer mehr Geld zu machen. So, also das Kapital stimmt nicht nur, im Kapital steht auch drin, was man verändern muss, damit irgendwie die Welt besser wird. Und ich würde sagen, das ist irgendwie das Politische daran. Und jetzt bin ich beim Geld und da würde ich der Lehre irgendwie widersprechen. Also ich verstehe den Marxismus nicht so, dass er das Geld irgendwie als unpolitisch oder neutral hinstellt, sondern ich würde eben sagen, ich würde sogar sagen, es zeichnet den Marxismus aus, dass er diesen Zweck aus Geld mehr Geld zu machen hernimmt als politischen Konflikt, dass er sagt, dass die Wirtschaft so eingerichtet ist, dass alles dem Zweck unterworfen ist, aus Geld mehr Geld zu machen und dass jeder nur leben kann, wenn er sein Leben der Vermehrung des Geldes irgendwie widmet, sei es irgendwie als Arbeiter, der irgendwie den Reichtum von seinem Chef vermehren muss, oder sei es eben als Chef, der sein eigenes Kapital vermehren muss, wenn er nicht von der Konkurrenz erdrückt werden will. Das ist, also ich würde sagen, das zeichnet den Marxismus aus, dass er darin irgendwie einen politischen Konflikt sieht, dass er darin irgendwie die Herrschaft einer Gesellschaftsklasse über eine andere sieht und der unterdrückten Klasse irgendwie die dringende Empfehlung mitgibt, irgendwie diese Herrschaft irgendwie zu stürzen. Und das eben als gleichbedeutend mit dem sieht, dass die Wirtschaft so eingerichtet wird, dass die Geldvermehrung irgendwie nicht mehr der einzige Zweck ist. Und keine Ahnung, deswegen würde ich auch nicht sagen, also das mit der Handlungsunfähigkeit, das finde ich irgendwie wirklich spannend, weil wie gesagt, für mich geht irgendwie aus der marxistischen Ökonomie ein politisches Programm und eine Handlungsanweisung hervor. So, ich würde eher sagen, also keine Ahnung, aus meiner Sicht ist man halt irgendwie handlungsunfähig, wenn man halt irgendwie in den Parametern des Systems halt irgendwie gefangen bleibt. So. Also wenn man halt sich die Aufgabe stellt, denke ich, per Geldpolitik irgendwie das Leben der Menschen zu verbessern, dann blendet man halt aus, dass das Problem, warum die Menschen schlechtes Leben ha haben, halt ist, dass sie ausgebeutet und unterdrückt werden. So. Also ich weiß nicht, wie man da mit Geldpolitik dagegen vorgehen will, freue ich mich schon auf die Antwort drauf. Und zur Frage, warum das Kapital dialektisch sei, würde ich vielleicht zu Hanna nochmal irgendwie sagen. Ich stimme dir voll zu, dass man das Kapital, dass jeder das Kapital einfach lesen kann, ohne sich eine besondere Brille aufzusetzen. Aber wenn man sich ein Kapital selber anschaut, wie der Marx seine dialektische Methode darstellt, dann sagt er halt, es ist eine Darstellungs- und Forschungsweise und keine Weise, wie man das Buch lesen muss. Also ich fand deine Kritik sehr leidenschaftlich, aber ich glaube, sie ist irgendwie voll am Gegenstand vorbeigegangen. Ja, ich belasse es. Das war, ich würde, ja, sorry. Das war das mit dem Dialektischen, das war eher eine Bemerkung als eine Kritik. Es war eher so ein, die Frage ist jetzt erstmal nicht wichtig für das, was mich zumindest interessiert. Und ich meine, ich wiederhole mich jetzt einfach auch ein bisschen, aber mir ist trotzdem aufgefallen, dass ihr alle drei eine Gemeinsamkeit habt. Und zwar eine sehr grundlegende. Und zwar, messt ihr eure Theoriebildung an Maßstäben, die mit so einer Erklärung oder einer Erkenntnis von einfach, wie gesagt, dieser Gesellschaft, der vorgeschaltet ist. Also dadurch, und das habe ich eh auch schon ausgeführt, dadurch verunmöglicht ihr euch eine, naja, richtige Analyse. Weil, also Genau, Sandro, du hast es gerade eh schon gesagt. Für dich ist das politische Programm wichtiger, das im Kapital steht. Für dich ist es wichtiger, was da irgendwie an Handlungskonsequenzen drauf sind, als statt irgendwie, dass es stimmt. Und das ist ja irgendwie eine komplette Verkehrung von letztendlich einer, also der Vorgehensweise einer Theoriebildung. Du hast auch davor gesagt, eben, also dieses Zitat bringt uns das was. Ist ja, also aus meiner Sicht einfach absurd, irgendwie eine Analyse daran zu messen, was es uns bringt. Naja, halt eine Analyse ist dafür da, die Welt zu verstehen. Mehr erstmal nicht. Und weil die Welt halt scheiße ist, oder hab ich eh ausführlich erklärt, was auch so die Grundzüge sind, warum sie so ist. Naja, deswegen kann man sie ablehnen. Und dann kann man sich überlegen, okay, was machen wir damit? Welche praktischen Konsequenzen hat das für uns? Aber das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Jana, du hast auch so einen ähnlichen Punkt gemacht. Und zwar, für dich ging es dann eher daraus, dass das aus dieser Analyse und Kritik für dich eine neue Gesellschaft durchscheint. Also, das ist auch so komisch, also sorry, so weit hergeholt, weil entweder du schaust dir diese Gesellschaft an und naja, also diese Utopien oder so, die haben hoffentlich nichts mit dieser Gesellschaft zu tun. Also, das ist einfach ein komplett anderer Gegenstand, der dann auf einmal in eine Tonne gehauen wird, wodurch auch irgendwie Dinge vermischt werden. Und Lea, bei dir war es mir am Anfang nicht ganz klar, was deine Zwecke sind, aber du machst es genauso. Und zwar, indem du mit dieser Grundannahme, von der, dass du gesagt hast, dass die marxistischen Kategorien nichts bringen würden für das, was du machst. Naja, und halt irgendwie da in der Akademie oder auf irgendwelchen politischen Podien, dass die eben jemanden wie dich brauchen, weil du eben nicht mit einer marxistischen Brille oder so, was auch immer das bedeuten soll übrigens, an die Sachen rangehst, an Geldtheorie oder so. Ich habe dann verstanden, dass deine Zwecke sind, einfach irgendwelche Papers zu schreiben. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es gut funktioniert. Ich will nur eine Sache noch sagen und dann bin ich fertig. Und zwar die Grundprämisse von dir, Lea, dass Geld nicht politisch wäre, was Marx sagen würde, ist einfach falsch. Und vielleicht ist es ja auch ein Trost für dich, weil du so klangst, als wäre das irgendwie, als würde dich das treffen. Naja, das Politische habe ich eh schon gesagt. Der Kritik der politischen Ökonomie ist eben, dass die politische Ökonomie ein Ergebnis von Zwängen und von Macht, also von Machtkämpfen einfach ist und eben nicht zur Bedürfnisbefriedigung, also die da verunmöglicht wird. Ergebnis von Machtkämpfen insofern politisch. Geld bei Marx politisch. Also okay, also vielleicht am Anfang hätte ich eine kurze Anmerkung zum Sandro, weil ich würde schon zustimmen, dass es irgendwie sehr viele Krisen gibt, vor allem 2008 und so weiter. Ich denke, man muss nur aufpassen, was man irgendwie daraus schließt. Und zudem, also vielleicht verstehe ich dich auch einfach nicht ganz, aber das Ding ist, ich lese ja das Kapital irgendwie nicht als Selbstzweck oder damit ich dann irgendwie aus der Bibel was zitieren kann, sondern ich erhoffe mir was davon und ich erhoffe mir auch was davon, wenn ich mir anschaue, wie es aufgebaut ist und wie es dialektisch aufgebaut ist, weil ich hoffe halt davon, irgendwie zu lernen, wie ich denken kann und wie ich mein Denken strukturieren kann. Und ich denke schon, dass mir das was bringt, wenn ich die aktuelle Gesellschaft mir anschaue. Also ich denke, ich möchte ja keine neue Theorie mehr irgendwie bilden oder so. Also ich bin der Meinung, es gibt schon eine Theorie und die kann man halt irgendwie versuchen, sich anzueignen und damit die aktuelle Gesellschaft sich anzuschauen. Aber vielleicht verstehe ich deinen Punkt einfach nicht so ganz. Und auch zu dem mit dem, was ich gemeint habe, dass die Umrisse einer anderen Gesellschaft sichtbar werden. Damit meine ich, dass man vor allem funktioniert, also dass man erkennt, wie die jetzige funktioniert. Also wenn man die Gesetze erkennt, die irgendwie in der aktuellen Produktionsweise herrschen, kannst du dir auch in der Folge überlegen, wie das irgendwie anders ausschauen könnte. Aber ich denke, ein Verständnis der aktuellen Produktionsweise ist einfach eine Voraussetzung dafür, dass du dir was anderes überlegen kannst. Und noch zu der Anmerkung, dass Geld unpolitisch sei. Ich sehe irgendwie, wie man zu der Annahme kommen kann, weil ja Marx sich irgendwie schon anschaut, okay, es hat irgendwie die Funktion von einem allgemeinen Äquivalent, das braucht man irgendwie, um zu tauschen und das haben einfach irgendwie andere Dinge gemacht. Aber Marx kritisiert ja schon, dass wir in dieser Tauschgesellschaft leben und er gibt die ganze Zeit Hinweise, dass es nicht so sein muss. Also würde ich sagen, allein in dieser Feststellung von Marx, dass es so funktioniert, steckt sehr viel Politisches. Genau. Okay, ich versuch was Lösungsorientiertes. Also ich wollte nur kurz, vielleicht sollte ich das noch mehr erklären, was das ist. Wenn diese Annahme, du hast es so schön gesagt, Jana, dass sich Geld aus Handel herauskristallisiert, Marx ist da ja sehr explizit, er hat sich ja sehr viel mit Geld beschäftigt und er hat zu einem sehr großen Grad einfach die gängigen Theorien, die damals halt kursiert haben, aufgegriffen und dann hat nicht weiter, ist nicht weiter in die Tiefe gegangen. Das ist dann erst mit Keynes gekommen oder mit Kalecki. Und diese Idee, dass wir in einer Tauschwirtschaft leben und wir tauschen irgendwie reale Güter und Geld ist dann, du hast gesagt, nur so eine Repräsentation von diesen realen Gütern, ist eine sehr konkrete Metaphysik. Das ist eine große politische Behauptung, das so aufzustellen, vor allem weil das auch sehr ahistorisch ist, weil menschliche Gesellschaften nie von Tauschhandel gekennzeichnet waren. Es war nie primär, ja, anthropologisch betrachtet hat es nie reine Tauschgesellschaften gegeben, weil Geld so ähnlich funktioniert wie Sprache. Wenn man mal zählen kann, dann hört man nicht mehr damit auf, dann geht man nicht mehr in einen vorsprachlichen oder vor dem Zählen Zustand zurück. Aber das führt vielleicht ein bisschen zu weit ins Detail. Ich möchte auch sagen, dass ich rein praktisch mit diesem Problem konfrontiert war, dass es so wenig Literatur gibt aus einer progressiven Perspektive zum Thema Preisstabilität zum Beispiel, wie diese Lebenshaltungskostenkrise war vor ein paar Jahren. Bin ich viel eingeladen worden und gefragt worden, was sollen denn jetzt für Maßnahmen gesetzt werden, ganz konkret politische Maßnahmen, welche wirtschaftspolitische Antwort brauchen wir auf diese Teuerungskrise? Und da war ich das erste Mal mit dem konfrontiert und es hat einfach keine Literatur gegeben. Und zu einem großen Ausmaß hat marxistische Literatur, zumindest die mir bekannt ist, gängige neoklassische Mythen repliziert, wie zum Beispiel den Mythos der Phillips-Kurve, der sagt, dass wir nicht in einem anhaltenden Zustand der Vollbeschäftigung sein können, oder ohne dass es zu Hyperinflation oder zumindest sehr ausgeprägter Inflation kommen würde. Und das ist sehr problematisch, weil damit nimmt man ja die Möglichkeit der Vollbeschäftigung vorweg und Vollbeschäftigung ist notwendig, um Arbeit und nicht nur die Produktion zu demokratisieren, also Produktionsmittel oder so irgendwas, sondern um den Begriff der Arbeit zu demokratisieren und sich zu fragen, was ist überhaupt bedeutungsvolle Arbeit? Dafür braucht man Vollbeschäftigung. Und vielleicht mildere ich meine Aussage dann in dieser Hinsicht, um zu sagen, ich wünsche mir zumindest eine gewisse Art von philosophischer Pluralität auf der progressiven Seite. Und die haben wir im Moment nicht. Und historischer Materialismus ist eben sehr spezifisch und dominiert das linke Spektrum. Und das ist, finde ich, ein Missstand, den ich mir wünschen würde, dass sie sich ändert. Und den kann man nur aktiv ändern, indem man sich mit dem beschäftigt, was Geld bedeutet. Dadurch muss man, das dauert ein bisschen, das ist kompliziert und nicht besonders einfach. Aber ich wünsche mir das von, ihr seid junge Leute, von Studis, meinen Studentinnen zumindest, weil das einfach ein großer blinder Fleck ist, den wir eins zu eins den Rechten überlassen. Gut, vielen Dank euch allen. Wir kommen jetzt ins Q&A. Also Fragen, Anmerkungen willkommen. Eine kurze Anmerkung noch dazu. Wir sammeln keine Fragen, sondern die Fragen werden immer direkt beantwortet. Ihr könnt auch Fragen direkt an Personen stellen, auch an alle gemeinsam. Genau. Traut's euch. Niemand beißt euch. Ich vielleicht. Was? Ja, danke an die SprecherInnen. War sehr spannend. Ich versuche gerade, ich wollte eigentlich noch ein bisschen drüber nachdenken, um die Frage zu formulieren. Ich versuche. Und zwar, was mir vielleicht stelle ich verschiedene Fragen, die aber ein bisschen in die gleiche Kerbe schlagen. Und zwar frage ich mich, als zum Beispiel Sandro, du hast gemeint, okay, es gerade findet eine Veränderung im Kapitalismus statt. Nicht irgendwie in der Also zum Beispiel Tarifpolitik, weiß nicht, Deindustrialisierung und so weiter. Das sind ja Dinge, die also in der Form jetzt bei Marx vielleicht nicht stattgefunden haben. Gut, später dann vielleicht Tarifpolitik, Protektionismus schon, ab einem gewissen Punkt. Genau, und das und auch Lea, mir scheint auch, dass du gewissermaßen auch irgendwo da eine, ja, eine historische Spezifik mit reinbringst, des Kapitalismus oder der Wirkungsweisen des Kapitalismus. Und Hanna, bei dir habe ich das Gefühl, du machst das nicht. Du würdest sagen, nicht mit mit dem Marx, die Kategorien von Marx, die können wir irgendwie jetzt noch anwenden auf das Heute, und dadurch irgendwie die Wirklichkeit erklären. So. Was würdest du sagen, wäre sozusagen der Unterschied zum, ja, zum Jetzt oder jetziger Veränderung im Kapitalismus zu dem, was irgendwie Marx gemacht hat? So. Und ja, ginge man, also warum brauche ich den Marx dafür irgendwie noch? Keine Ahnung, wenn Marx mit dem Wert anfängt und Kritik der politischen Ökonomie macht, dann macht er das ja, weil irgendwie damalige Linke vor allem Smith und Ricardo gelesen haben, nicht Ricardianer oder Proudhon, der sich auf Smith bezieht. So. Und jetzt ja, ist so die Frage, sind diese Theorien überhaupt noch eigentlich so aktuell? So, warum sollte man nicht irgendwie ja, sich. Oh shit, ja, die Kamera. Andere Dinge anschauen. Genau. Und genau, und ja, Jana, bei dir meinst, es hat keine Aktualität mehr. Da frage ich mich, warum lest ihr das dann in einem Lesekreis? So, also was ist sozusagen, genau, was würdest du da gerne irgendwie rausholen? Und genau, und Lea, da, und genau da. Daraufhin vielleicht noch an dich eine spezifischere Frage. Würdest du sagen, dass durch die jetzige Veränderung im Kapitalismus und und vielleicht ja, Paradigmen darauf auch ein Potenzial für eine Geldpolitik oder Wirtschaftstheorie, so wie du dir sie vorstellen würdest, gegeben ist? Ich meine, gerade wird es natürlich eher von den Rechten angetrieben, nicht? Also irgendwie eine gewissermaßen ja, eine Überwindung des neoklassischen und neoliberalen Paradigma vielleicht. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn sich Leute darüber aufregen, dass Trump jetzt irgendwie so großen Einfluss auf die Fed haben will, so solche Sachen nicht, würdest du da irgendwie Potenzial sehen? Ah, genau, ich hoffe, das war jetzt nicht zu. Ja, also, was ist sozusagen jetzt die Spezifik der heutigen Veränderungen im Kapitalismus bezogen auf Kritik der politischen Ökonomie? Gibt es da was oder nicht? Und genau, wie müssen wir uns irgendwie dazu jetzt verhalten? Also, wenn wir uns die Frage stellen nach der jetzigen Gegenwart. Ich würde weiterhin dieses Mikro verwenden. Naja, ich denke, es stimmt halt irgendwie beides. Also einerseits ist es auf jeden Fall so, dass der Kapitalismus so funktioniert, wie ein Kapital irgendwie dargestellt ist, dass es irgendwie vor allem darum geht, irgendwie die abstrakte Arbeit irgendwie zu maximieren, also irgendwas zu produzieren, um halt irgendwie so viel Geld wie möglich irgendwie zu machen. Und dass sich daraus halt irgendwie zwei Klassen ergeben, von denen die eine irgendwie ziemlich schlecht dasteht und die andere eher ja, die positiven Aspekte dieser Produktionsweise zu spüren kriegt. Aber natürlich ist es auch so, dass der Kapitalismus halt irgendwie historische Veränderungen durchmacht. So. Also allein schon dadurch, also keine Ahnung, ich habe irgendwie in meinem Eingangsstatement irgendwie schon den Nachkriegsboom erlebt, was irgendwie die längste relativ krisenfreie Zeit irgendwie in der Geschichte des Kapitalismus war, wo der Lebensstandard sich irgendwie komplett transformiert hat für die Menschen im Westen innerhalb weniger Jahrzehnte oder so. Und es ist natürlich klar, dass diese Zeit der langen Stabilität irgendwie einige politische Auswirkungen hatte. So, also die Sozialpartnerschaft hat sich verfestigt, die Linke ist irgendwie zum überwiegenden Teil irgendwie zum Reformismus übergegangen oder so. Und keine Ahnung, dann gab es irgendwie den Untergang der Sowjetunion, die Wiedereinführung des Kapitalismus in China und daraus hervorgehend halt diese Epoche der wilden, euphorischen Globalisierung, wo eben der Weltmarkt ungeahnte Entwicklungshöhen erreicht hat. Und seit 2008 sehen wir eben, dass diese Globalisierung irgendwie abbricht und sich zurückentwickelt. Und ich würde schon sagen, es macht auf jeden Fall Sinn, diese historischen unterschiedlichen Phasen sozusagen in ihrer Konkretheit zu fassen, um halt irgendwie zu verstehen, was irgendwie los ist. Also man kann, also ich denke, man kann einfach irgendwie sehen, der Kapitalismus hat in seiner gesamten Geschichte dahin tendiert, die Arbeit immer produktiver zu machen, und ja, wie gesagt, einfach immer mehr Zeug zu produzieren. Aber seit 2008 sehen wir, dass die Arbeitsproduktivität halt irgendwie ziemlich stagnierend ist. Dass eben, wie ich es gesagt habe, keine neuen Fabriken mehr gebaut werden, sondern halt irgendwie spekuliert wird. Dass es irgendwie Zombie-Firmen gibt, die gar nicht irgendwie deswegen existieren, weil sie irgendwas Profitables herstellen, sondern weil sie halt vom Staat am Leben erhalten werden. Und das bedeutet halt irgendwie was. Das Leben der Menschen wird irgendwie wieder schlechter, ihre Zukunftsaussichten werden irgendwie wieder schlechter und die Bourgeoisie verhält sich immer parasitärer und zeigt irgendwie immer deutlicher ihre Nutzlosigkeit. Genau, ein Satz noch. Das heißt nicht, dass irgendwie die Endkrise jetzt endlich irgendwie da ist. So, man hätte die ganze Zeit schon den Kapitalismus irgendwie stürzen können. Aber ich denke, es ist sehr wichtig zu verstehen, dass der Kapitalismus immer lebensunfreundlicher wird im Verlauf dieser historischen Phasen, die er halt irgendwie durchläuft. Ja, von den historischen Phasen. Ich würde da vorsichtig sein, von meiner Seite aus, dass man nicht in so dieses eine geschichtslineare Vorstellung fällt von, funktioniert das Mikro? Ja, okay. Ja, halt diesen geschichtslinearen Fortschrittsgedanken der Zuspitzung der Krisen und so weiter, den teile ich nicht. Ich würde auf deine Frage bezüglich Antworten, ich habe es schon versucht zu sagen auch, ich würde sagen, die Grundprinzipien, Strukturen, Begriffe, Kategorien sind einfach immer noch die gleichen. Ja, es ist immer noch Kapitalismus, es ist immer noch genau das, was Marx da beschrieben hat. Und dir dann aber auch insofern zustimmen, dass ja, da sind andere Staaten, es sind andere AkteurInnen und so weiter. Und das müsste man sich halt konkret anschauen. Dauert aber, glaube ich, länger als jetzt, dass ich das in einer Minute sagen könnte. Ja, hört man mich? Funktioniert das? Ja, okay. Ich habe nicht gesagt, dass der Marxismus irgendwie nicht mehr aktuell wäre, sondern die letzte Frage, die ihr gestellt habt für uns Panelisten, war ja, inwiefern lässt sich durch eine Rückkehr zu Marxens Kritik der politischen Ökonomie der Kampf um den Sozialismus heute reaktualisieren? Und da würde ich halt sagen, gar nicht. Aber das ist nicht, dass eine Absage an das Kapitallesen gemeint. Also ich leite eben selbst einen Lesekreis zum Kapital. Aber ich denke, politische Führung, die sich aus Kennern von Marx' Theorie zusammensetzt, ist natürlich eine Bedingung zum Wiederaufbau der Linken, aber es ist keine Garantie dafür, dass es klappt. Also dafür folgt nicht notwendigerweise die Reaktualisierung des Marxismus, bloß wenn wir bei Junge Linke mit 40 Leuten jetzt irgendwie Kapital lesen. Das ist vielleicht ein Baustein von vielen. Ja, danke für die Frage. Das ist ein sehr gute Frage, weil sie konkretisiert, was es bedeutet. Und ich denke, es war vielleicht auch ein bisschen sehr abstrakt formuliert. Nämlich, weil du Trump erwähnt hast, Trump und Elon Musk und all diese Boys haben sehr klare Haltungen zu Geldtheorie. Die äußern sich regelmäßig zu diesem Thema und alle sagen dasselbe, nämlich die Güter und Dienstleistungen sind real. Geld ist nicht real, Geld ist nur eine buchhalterische Größe, die das abbildet und die selbst nicht Wert schaffen kann. Und da stimmen sie alle überein. Das ist der Inflationsdiskurs, den wir haben und das tweeten regelmäßig Leute wie Elon Musk. Und es ist halt irgendwie komisch, warum haben sie so starke Gefühle zu dieser metaphysischen Debatte? Und der Grund, warum sie das haben, ist, dass so Überreiche wie Elon Musk, denen hilft diese Art von Geldtheorie, wenn man nämlich wie Marx annimmt, dass Geld sich eben aus Handel herauskristallisiert, dann bedeutet das übersetzt, dass reiche Menschen reich sind, weil sie es verdient haben, reicher zu sein, weil sie quasi mehr Wert schaffen als arme Leute. Das ist die Entpolitisierung von Geld. Das bedeutet übersetzt, arme Leute sind auch arm, weil sie halt nichts leisten. Man kann sich quasi gönnerhaft armen Leuten Geld geben, aber das zahlen dann alle anderen. Und dadurch wird ein Elon Musk-Traum-Narrativ geframed und gerechtfertigt, dass er reich ist, weil er halt so viel produktiver und so viel besser ist als andere Leute. Das ist die politische Essenz von dem und die ist wirklich auf vielen Ebenen problematisch, vor allem aber, weil sie halt, weil sie Diversität und Andersartigkeit und sozialstaatliche Maßnahmen und Vollbeschäftigungspolitik als inflationär framed. Also sie sagt, das liegt den anderen Leuten auf der Tasche. Wir zahlen das, wir haben quasi weniger wenn wir denen mehr geben, weil es eine Nullsummenmetaphysik ist. Und der Trump ist auch besessen von der Federal Reserve, der US-Notenbank, weil Notenbanken sehr mächtig sind und im Alleingang Rezessionen auslösen können, im Alleingang die Wirtschaft lenken können. Das ist wirklich sehr mächtig und da gibt das nicht zu bedenken aus progressiver Perspektive ist grob fahrlässig, würde ich sagen. Vielleicht wäre es deswegen gut, nicht 1000 Lesekreise zum Kapital zu machen, sondern einen zusätzlichen Lesekreis zu haben, der sich kritisch mit dem beschäftigt, wie man Geldpolitik anders gestalten könnte. Ich sehe auch nicht, wie wir die Klimakrise überwinden, ohne dass wir Geld ernst nehmen und ganz, ganz anders gestalten. Aber dafür müssen wir auch eine ideelle Offenheit haben. Und die gibt es nicht innerhalb eines historischen Materialismus, meines Erachtens nach. Ja. Ja, ich kann es mir nicht verkneifen. Das Mikro ist sehr viel besser als das andere. Nur für euch. Auf jeden Fall, ich glaube, so Trump und Elon Musk und so, die brauchen die Theorien gar nicht. Also ich verstehe, was du damit meinst und dass die so eine legitimierende Rolle spielen als Ideologien, stimme ich dir voll zu. Eine legitimierende, ja. Aber die brauchen gar nicht irgendwie dieses Denken über die Wirklichkeit, sondern es reicht, dass irgendwie Geld als Kapital existiert, dass sie irgendwie aus Geld mehr Geld machen können. Und naja, also ich kann mir nicht vorstellen, wie eine andere Geldtheorie aussehen könnte. Ich meine, das Problem oder die Wurzel von dem Ganzen ist ja eher, dass Geld als solches existiert, dass eben Eigentum existiert als irgendwie ausschließende, privatisierende Verfügungsmacht. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie man das anders denken soll, als das, wie es jetzt, also so. Ja, ich verstehe das, dass du dir nicht vorstellen kannst, wie man das anders denkt, weil das schwierig ist, man muss sich das erarbeiten. Okay, vielleicht was anderes. Ich denke, Leute wie Elon Musk sind sehr investiert in diese Theorien, weil sie ihnen stark helfen und Linke, die sich auf Marxismus ausschließlich beziehen, ihnen indirekt auch helfen. Es gibt einen Grund, warum Konservative Gewaltimpulse haben gegenüber Linken. Das Erste, was Rechte und Konservative machen, ist, dass sie linke Gesinnung in jeder Hinsicht ausmerzen wollen. Sie halten nicht so sehr wie Leute, die unabhängig denken. Es gibt einen Grund, warum Ideen als gefährlich erachtet werden. Es gibt einen Grund, warum ich akademisch arbeite und ich finde, das ist nicht nutzlos. Wir reden hier, weiß nicht, hunderte Jahre später über Marx. Der hat auch nur Bücher geschrieben. Ideen sind wichtig. Ideen sind ein politisches Instrument. Und diese Geldtheorie, die Marx vertritt, hat zur Konsequenz, dass Ideen unterschätzt werden. So wie, wenn man Geld als rechtliches Instrument versteht und das unpolitisch begreift, man in Erweiterung dessen auch das Recht an sich als unpolitisch begreift. Das ist ein ganzer Rattenschwanz an theoretischen Problemen, die wirklich eine große, ich kann es gar nicht übertreiben, eine große Öffnung für uns bedeuten könnten. Also ich würde nicht sagen, dass es Zufall ist, dass Elon Musk sich so stark versteift auf diese Geldtheorie, was irgendwie mega, ja, ist schon, es ist absurd akademisch. Es gibt keine, mir fällt kein einziges Äquivalent ein. Bitte zum Ende. Ja, Entschuldigung. Ja, ich, das war es eigentlich eh. Kann ich etwas ganz kurz? Ja, passt. Schaut, dass ihr vielleicht bei einer Minute bleibt, weil es sind schon einige Fragen, die ich noch aufgreifen muss. Magst du es erst oder? Ich würde nur ganz kurz sagen, also ich würde widersprechen, dass Marx nur Bücher geschrieben hat. Also Marx war halt unglaublich aktiv politisch und hat unter anderem die erste Internationale mitgegründet. Also ich glaube, das geht weit über Theorie hinaus und das ist ja auch das Besondere an Marx, dass er das so eng gedacht hat. Also das finde ich einfach falsch. Ja, und also ich würde halt irgendwie sagen, man besiegt irgendwie Rechte nicht, indem man mit ihnen Debatten über Geldtheorie führt. Also das ist weder der Grund, warum sie an der Macht sind, dass sie diese Geldtheorie haben, noch kann man, indem man irgendwie Paper schreibt, diese Macht, die sie haben, irgendwie wieder brechen. So, sondern der Grund, wie man irgendwie gegen eine rechte Regierung kämpfen kann und gegen die Angriffe, die sie fahren, ist halt irgendwie der Klassenkampf. So, die Menschen müssen halt auf die Straße gehen, sie müssen irgendwie streiken, sie müssen irgendwie die Gesellschaft lahmlegen und irgendwie zeigen, wer materiell der Herr im Haus ist und nicht Debatten über Theorien führen. Weil selbst wenn du den Musk widerlegst, das ist dem scheißegal, der macht trotzdem, was er will, weil er irgendwie die Macht hat und diese Macht muss man halt irgendwie brechen. Da kann man nicht theoretisch dagegen vorgehen, würde ich nur irgendwie sagen. Ich muss noch eine ganz kurze Sache dazu sagen. Habt ihr mein Mikrofon ausgeschalten? Okay, gut. Ja, das war natürlich polemisch, absichtlich. Marx hat nicht nur Bücher geschrieben, er hat auch in seiner Freizeit Frauen ausgebeutet. Also er war auch einfach ein Chauvinist in seinem Privatleben, muss man festhalten, weshalb ich mich niemals als Marxistin bezeichnen würde, selbst wenn ich es wäre. Und ich will noch ganz kurz dazu sagen, dass alle Akteurinnen, alle Bilanzen in unserer Volkswirtschaft haben ein Survival Constraint. Wir alle können zahlungsausfällig werden und insolvent werden. Und es gibt eine einzige Institution, die nicht insolvent werden kann, und das ist die Zentralbank, weil sie definiert, was wert ist. Und wenn eine kritische Theorie ausblendet, dass Zentralbanken existieren und so tut, als wären alle Bilanzen beschränkt, dann gibt es einen großen blinden Fleck und ist potenziell ein Gamechanger, Zentralbankwesen ernst zu nehmen in dieser Fähigkeit, zu benennen, was wert ist. Gut, wir haben da vorne eine Frage und dann da und dann habe ich euch hinten auch schon gesehen, keine Sorge. Vielen Dank. Ich habe eine Frage an Sandro und Hanna, vielleicht zusammen. Ich habe von euch so verstanden, dass ihr sagt, das Hauptproblem des Kapitalismus ist, dass es den Unternehmern darum geht, Profit zu machen und eigentlich sollte unsere Gesellschaft nicht oder die Leute nicht danach streben, Profit zu machen, sondern die tatsächlichen Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Jetzt wollte ich fragen, wenn man sagt, so aus der Sicht des Marxismus, wie die Jana auch gesagt hat, irgendwie Marx hat später geschrieben als Smith und Ricardo nach der industriellen Revolution oder im Laufe der industriellen Revolution und hat was gesehen, was Adam Smith nicht sehen konnte und in seiner Zeit auch nicht der Fall war, nämlich dass das Profitstreben in eine Krise gerät, dass sozusagen die gesellschaftliche Aneignung des Kapitals durch dieses Profitstreben nicht mehr funktioniert. Und genau, jetzt wollte ich fragen, wie ihr das seht, ob wirklich sagen, es darum geht, dass ja, Leute noch Profit schreiben, dass das Problem sei. Marx schreibt zitiert in den 1844er Manuskripten, dass es nicht darum ginge, dass die Leute einfach ihre Bedürfnisse, die sie schon haben, befriedigen können sollen, sondern dass Bedürfnisse ein Teil von Produktion sind, dass es darum ginge, neue Bedürfnisse zu produzieren und sagen die Freiheit von Gesellschaft eben im Werden liegt, die durchaus in der bürgerlichen Gesellschaft durch das Profitstreben tatsächlich realisiert wurde. Genau. Wie seht ihr euch im Verhältnis zu dieser Auffassung? Zu Jana wollte ich fragen, könntest du nochmal präzisieren, was du damit meinst, dass die Begriffe von Marx falsch oder ungenügend seien? Was meinst du damit genau? Warum verwendet er nicht andere Begriffe, bessere Begriffe? Wie stehst du zu den Begriffen, die Lea zum Beispiel verwendet? Sind die akkurater, wenn die Begriffe der bürgerlichen Ökonomie falsch oder ungenügend sind? Und die Lea wollte ich fragen, du hast gesagt, ihr Sprecherinnen am Podium habt eine gemeinsame Wertegrundlage. Wollte ich mal fragen, was ist denn diese gemeinsame Wertegrundlage und was denkst du, warum es die gibt? So, Sandro, ich gebe dir das Mikro, aber bitte ein bisschen von deinem Mund. Ja, Also ich würde es nicht so formulieren, dass das Problem ist, dass Leute nach Profit streben, weil das klingt halt so, als wollte man irgendwie das Verhalten der Leute verändern. Ich würde sagen, das Problem ist das Privateigentum an den Produktionsmitteln und das ist keine Frage der Einstellung der Menschen zum Profit oder Frage des Strebens der Menschen, sondern das ist eine Gewaltfrage. Das Eigentum existiert, weil es der Staat halt irgendwie herstellt und schützt mit seiner Polizei. Und solange das halt so ist, dass er das tut und die Menschen mit Geld einkaufen gehen müssen, um an die Sachen zu kommen, die sie brauchen, ist es halt so, dass die Bedürfnisbefriedigung der Menschen Mittel zum Zweck der Vermehrung des Kapitals ist. Also die Menschen können nur einkaufen gehen, um zu leben, insofern wie es halt notwendig ist, damit die Produktionsmittelbesitzer halt ihr Geld vermehren. Und das ist irgendwie kein individuelles Problem, sondern das ist ein Machtproblem. Man muss einfach den Staat stürzen, der diese Verhältnisse halt irgendwie einrichtet, so letztendlich. Und zu den Bedürfnissen würde ich halt irgendwie sagen, es stimmt absolut, das Kapital schafft Bedürfnisse mit Marketing und so weiter, mit einem ungeheuren Warenangebot. Und keine Ahnung, es ist sicher so, dass vieles davon überflüssig ist. Traue ich mich jetzt irgendwie nicht zu beurteilen, was die Menschen in einer anderen Gesellschaftsform noch für Sachen haben wollen, wie bescheiden sie da leben wollen würden oder wie fancy Sachen sie irgendwie gerne haben wollen würden. Aber ich denke, das Problem ist erstmal, dass sie sich die Freiheit erkämpfen, darüber gesellschaftliche Debatten führen zu können. Und dann sieht man ja, was irgendwie dabei rauskommt. Also ich denke, es ist sehr leicht, irgendwie zu ermitteln, wie viel Getreide und Häuser und Schuhe gebraucht werden. Und wenn man das geschafft hat, kann man sich ja die komplizierteren Bedürfnisse vornehmen. So, also das Wichtige ist, denke ich mal, einfach, dass die Machtstrukturen so verändert werden, dass die Menschen, die den Reichtum produzieren, auch beeinflussen können, was sie für ein Reichtum produzieren. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja. Zweck der Produktion wäre das Ziel, das durch Kapitalismus verstellt ist. Andersherum. Wo schreibt er das? Okay, das kann sein. Das kann sein, aber ich würde sagen, dass es nicht der Analyse im Kapital entspricht. Ich würde auch, bevor ich irgendwas dazu sage, dich nochmal fragen, was interessiert dich genau? Also was willst du von mir beantwortet bekommen? Weil mir fiel es schwer, eine Frage auszumachen. Achso. Meine Frage wäre, wenn ihr formuliert, dass das Ziel wäre, dass es darum geht, dass die Bedürfnisse, die die Menschen schon haben, befriedigt werden sollen, ob dann nicht der kritische Gehalt der Kritik der politischen Ökonomie verloren geht? Ja, genau. Danke für die Reformulierung. Ich verstehe das. Ich habe hoffentlich verständlich machen können, dass es mir nicht um ein Ziel geht. Bei der Kritik und bei auch dem Kritischen an der Kritik der politischen Ökonomie. Das ist eine Kritik, die lustigerweise, weil der Gegenstand Kapitalismus beschissen ist, mit einer Analyse zusammenfällt. Und insofern habe ich das Ziel nicht formuliert. Also es hat einfach, eine Zielsetzung hat mit dieser Kritik oder Analyse erstmal gar nichts zu tun. Und darüber habe ich auf jeden Fall nicht gesprochen. Ich würde aber vielleicht, weil du das jetzt ausgelassen hast, nochmal auf diese Freiheit, die verwirklicht wäre in der bürgerlichen Gesellschaft eingehen. Und zwar, weil du auch mit einem Marx-Zitat gekommen bist, darf ich auch, und zwar aus den Grundrissen. Wo er schreibt über die Albernheit der Sozialisten, namentlich der Französischen, die den Sozialismus als Verwirklichung der von der Französischen Revolution ausgesprochenen Ideen der bürgerlichen Gesellschaft nachweisen wollen. Die demonstrieren, dass der Austausch, der Tauschwert etc. ursprünglich in der Zeit oder ihrem Begriff nach in ihrer adäquaten Form ein System der Freiheit und Gleichheit aller sind, aber verfälscht worden sind durch das Geld, Kapital etc. Ihnen ist zu antworten, dass der Tauschwert oder näher das Geldsystem in der Tat das System der Gleichheit und der Freiheit ist und das, was ihnen in der näheren Entwicklung des Systems störend entgegentritt, ihm immanente Störungen sind, eben die Verwirklichung der Gleichheit und Freiheit, die sich ausweisen als Ungleichheit und Unfreiheit. Von daher frage ich mich allen Ernstes, warum festhalten an der Freiheit als irgendwie Ideal, das nur noch weiter verwirklicht werden müsse? Sie ist ja da, wir haben sie ja. Wir sehen halt, wozu das führt. Es war die Frage, was ungenügend irgendwie an den Begriffen der politischen Ökonomie davor war, oder? Ich würde sagen, dass sie eh, wie es irgendwie aus diesem Zitat hervorgeht, die Frage nach dem Warum irgendwie nur sehr begrenzt beantworten kann. Also ich glaube, es auf die Frage, warum tauschen jetzt Menschen, greift Smith beispielsweise in letzter Instanz auf einen Hang zum Tausch zurück. Das ist halt einfach eine Natureigenschaft der Menschen. Und ja, das ist so. Menschen sind einfach so und das macht sie vom Tier auch unterschiedlich. Und ungenügend auch, dass sie halt auch andere Fragen nicht beantworten kann, zum Beispiel, wenn äquivalent getauscht wird, woher kommt denn der Profit, wo Marx ja dann eben Smith weiterführt und sagt, ja, arbeiten so, es stimmt und so, und die Arbeitskraft produziert halt irgendwie mehr Wert. Also so in diese zwei Hinsichten würde ich sagen, es ist ungenügend. Und zur Frage von den Begriffen von der Lea, ich habe vorher die ganze Zeit versucht zu überlegen, was für Begriffe das sind, ehrlich gesagt. Aber ich denke generell, ich denke, es hängt halt wirklich von der Fragestellung ab, also wofür möchtest du sie verwenden, weil sicher kann man sich irgendwie alle möglichen Sachen ausrechnen, eh wie die Hanna auch irgendwann gesagt hat, die sind sicher richtig auch. Also man kann sich sicher ausrechnen, was man irgendwie für Maßnahmen treffen könnte, um die Inflation einzudämmen. Das ist schön und gut. Ich denke, die Frage, die Marx stellt, ist halt eine andere. Also so, was ist die Besonderheit an irgendwie der kapitalistischen Produktionsweise, in der wir jetzt leben? Was ist das Besondere an dieser Arbeit und dem Tauschcharakter und Warenproduktion? Ja, und ich denke, da braucht man halt andere Begriffe, um das zu erklären. Genau. Ja, danke für diese cute Frage. Okay, was ist die Wertebasis, die wir teilen? Ich meine, ich kann ja nicht für euch sprechen, aber ich habe unter der Annahme agiert, dass wir alle ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben für alle Menschen wollen, dass wir eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftsordnungsform uns wünschen, also dass wir idealerweise nicht unsere eigenen Lebensgrundlagen zerstören durch unsere Wirtschaftsweise, dass wir Queer-Feministinnen sind, dass wir uns gegen willkürliches Machtausüben aussprechen würden und dass wir eine gute Zeit und Spaß haben wollen, so viel es geht. Und ich denke halt, wenn man denkt, dass aus Geld Geld wird und dass es eine Reservearmee gibt, dass man das in eine unbestimmte Zukunft verlagert, das Erreichen dieser Ziele. Da vorne ist noch eine Frage, gern nochmal aufzeigen, damit ich ungefähr sehe. Ich weiß eh schon, wer eher Erster war und dann. Ich habe eine Anmerkung und eine anschließende Frage daran. Meine Anmerkung ist, richtet sie an die Lea oder genau, repliziert ein bisschen auf das, was du gesagt hast, nämlich du hast vorher gemeint, dass wenn man quasi Marx Ideen irgendwie von wie Geld entsteht und dass es da ja einfach immer eben tauschäquivalent geht, dass es dann ja logisch wäre irgendwie, dass Musk oder wer immer alle Superreichen sehr viel haben, weil sie quasi vermehren das ja oder arbeiten dafür. Und ich würde dem entgegenhalten, dass vielleicht, wenn man sie nur mit den spezifischen Teilen, wo Marx quasi Geld erwähnt, auseinandersetzt, dann kann man vielleicht diese Idee irgendwie daraus schließen, aber es ist ja eingebettet in eine gesamte Theorie quasi und die ja Ausbeutung voraussetzt. Und ich finde, das ist so das Gemeine im Kapitalismus, dass halt wir tauschen als frei und gleiche und gleichzeitig werden wir die ganze Zeit übers Ohr gehauen, weil eben, wenn man sich diese Mehrwertproduktion anschaut, wir nie so viel bekommen für das, was wir produzieren. Und das ist aber fair so, weil halt Arbeitskraft auch ganz normal als Ware quasi gekauft wird. So. Genau, und da würde ich eben sehr widersprechen. Und ich glaube, das geht nur, wenn man halt das sehr entkoppelt vom Gesamtwerk. Und das hat mir aber auf eine andere Frage gebracht. Das heißt, ich stelle jetzt gar keine Frage an die, sondern eigentlich an euch anderen, ihr dreien, die ihr auch politisch aktiv seid in Organisationen, die, glaube ich, so schon zum Ziel setzen, die Welt zu verändern. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, weil mein Gefühl war irgendwie leer, du redest sehr viel, ja, was machen wir jetzt mit dieser Theorie heute? Also wie verändern wir die Welt jetzt und auch die Wirtschaftspolitik und so? Und ich habe mir dann so gedacht, so, was findet ihr eigentlich, dass man mit marxistischer Analyse machen sollte und was sollten marxistische Ökonomen machen, weil wir sind in der schwierigen Situation, dass halt tatsächlich über Inflation halt dazu führt, dass Arbeiterinnen und Arbeiter weniger in der Tasche haben am Ende des Tages. So, und tatsächlich so quasi Klassenkampf über solche Dinge irgendwie betrieben wird. Und jetzt kann man schon sagen, okay, Kritik der politischen Ökonomie ist eine Kritik am Kapitalismus und man will eigentlich darüber hinaus, das ist das, was man mit seinem Aktivismus tut. Aber ist es die Aufgabe von marxistischen Ökonominnen, Reformen im Kapitalismus voranzubringen? Also auch wenn man irgendwie, keine Ahnung, Kürzungen im Sozialstaat oder sowas kritisiert. Also ist es überhaupt, was ihr wollt? Weil sonst ist es schwer, miteinander irgendwie zu reden, wenn es darum gar nicht geht, irgendwie Policies. Also sollte man von einer marxistischen Analyse der politischen Ökonomie Policies und Ideen für wie Gesellschaft jetzt konkret oder wie Kapitalismus verändern, formen. Ich fange jetzt mit dem Sandro an. Ja, ist eine super Frage. Also ja, was wollen wir überhaupt? Also ich würde sagen, ich will auf jeden Fall den revolutionären Sturz des Kapitalismus, aber das ist natürlich ein bisschen einfach gefasst. Und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall so, dass die Analyse halt hilft, Probleme, die normalerweise sehr disparat erscheinen, halt auf jeden gemeinsamen Nenner zu bringen. So, also Probleme wie den Klimawandel, Probleme wie die Inflation, Probleme wie die Kriege, die immer mehr werden. Die hilft uns halt irgendwie, die Analyse darauf zurückzubringen, also zurückzuführen, dass irgendwie der bestimmte Zweck in dieser Gesellschaft die Geldvermehrung ist und aus der Erkenntnis, dass die Staaten halt so handeln, dass sie halt die Geldvermehrung ihrer eigenen Kapitalisten halt unterstützen. Warum haben wir einen Krieg in der Ukraine? Weil das US Kapital lieber seine Energie nach Europa verkaufen will, anstelle des russischen Kapitals. Warum haben wir einen Klimawandel? Weil durch den Kapitalismus die Produktion nicht planbar und irgendwie politischen Zwecken unterwerfbar ist. Warum ist es so, dass sich Pandemien unkontrolliert über die Welt verteilen? Weil es nicht möglich ist, die kapitalistischen, chaotischen Lieferketten irgendwie einer planenden Betrachtung zu unterwerfen und irgendwie rational zu entscheiden, wo man die Produktion vielleicht für 2 Wochen unterbrechen kann oder nicht. Und keine Ahnung, die Kritik der politischen Ökonomie zeigt uns halt, woran das irgendwie liegt, nämlich irgendwie an den Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Produktion. Und da gibt sie uns halt irgendwie auch den Hebel, irgendwie dran anzusetzen. So, weil in der Planwirtschaft kann man halt sagen, wäre all das irgendwie kein Problem. Und das ist irgendwie die Haupterkenntnis. Und du hast irgendwie aber nach Reformen gefragt. So, da würde ich auch sagen, also wir sind irgendwie, also ich bin nicht gegen Reformen, aber ich würde halt sagen, man muss verstehen, die wichtigsten Reformen kommen als Produkt des revolutionären Kampfes. Die entscheidenden Reformen, von denen wir heute immer noch profitieren, die haben wir uns 1918 erkämpft, als irgendwie eine revolutionäre Situation in Europa war. Deswegen haben wir Demokratie, deswegen haben wir Frauenwahlrecht, deswegen haben wir den 8-Stunden-Tag und so weiter. Deswegen würde ich sagen, man sollte sich auf jeden Fall die Revolution zum Ziel setzen und halt irgendwie schauen, wie weit man kommt. Und wenn es irgendwie um Angriffe geht, wenn es irgendwie um Verschlechterung der Arbeitsbedingungen geht, wenn es irgendwie um so Geschichten geht wie Abschiebungen, wenn es irgendwie, ja, um Angriff auf den Sozialstaat geht und so weiter, dann muss man halt mit Klassenkampfmethoden dagegen vorgehen. Da muss man halt wissen, dass hinter dem allem das Gleiche steckt, dass die Reichen uns irgendwie noch mehr wegnehmen wollen als bisher und dass man sie halt irgendwie da treffen muss, wo es weh tut, indem man eben die Produktion lahmlegt. Ja, ich glaube nicht, dass die Reichen uns mehr wegnehmen wollen als bisher, sondern also es folgt aus der Analyse, die da auch im Kapital steht. Die wollen eh immer das, was, also das meiste. Die wollen eh immer den, also so viel, wie halt geht. Insofern würde ich dir aber auch zustimmen, dass ich sagen würde, die Durchsetzung von Reformen ist auf jeden Fall niemals irgendwie durch marxistische Ökonomietheoretiker möglich, denkbar, sondern wenn dann halt durch Klassenkampf, durch die, ja, dass man halt da irgendwie schafft, eine Gegenmacht zu bilden, was auch immer. Ich glaube aber, was halt ihr beide auslasst und auch du, oder beziehungsweise du hast es thematisiert, aber nicht, ich würde dir einfach nicht zustimmen, in der Rolle des bürgerlichen Staates bei der ganzen Geschichte. Und zwar, es sind nicht die Kapitalisten, die das irgendwie durchsetzen, sondern es ist tatsächlich einfach de facto der Staat, der das macht, der irgendwie Eigentum, das Rechtsverhältnis aufrechterhält und dadurch letztendlich die Rahmensetzung für dieses gesamte Handeln bestimmt und da irgendwie dann alle ihre eigenen Interessen verfolgen lässt, frei und gleich, unter den Bedingungen des Eigentums. Und da kann man halt, also Reformen, die per Definition eine Staatlichkeit nicht angreifen als solche, sind da auf jeden Fall, stehen da im Widerspruch dazu. Rein logisch. Ich habe nichts vergessen, glaube ich. Ja, ich versuche auch was zu sagen, ohne irgendwie das wiederzugeben, was ihr schon gesagt habt. Ja, ich würde auch sagen, natürlich ist ein Ziel natürlich eine Revolution, die irgendwie zu einem neuen Wirtschaftssystem führt, aber man kann halt nicht einfach sagen, ja, wir machen jetzt die Revolution und alles andere davor ignorieren wir. Also ich denke, man ist auf jeden Fall gezwungen, sich mit Tagespolitik zu befassen und halt zu schauen, was da die Verbindung zwischen dem und die Revolution sein kann. Und da sind Reformen natürlich auch Thema. Und mich wundert es ein bisschen, dass da Sandro nicht auf Trotzki zu sprechen kommen ist, dann kann ich das machen. Das mache ich besonders gern, vor allem mit Trotzkisten neben mir sitzen. Und zwar gibt es halt verschiedene spannende Ansätze, wie man mit Reformen tun kann. Und einer ist zum Beispiel eben, also die Hanna hat es eh schon gesagt, oft stehen sie halt irgendwie im Widerspruch mit dem Staat und wenn nicht, dann sind sie halt irgendwie so semi-brauchbar für uns. Und es gibt halt so das Konzept, dass man halt scheinbar einfache Reformen vorschlägt, zum Beispiel eine Verteilung der Arbeit, dass es keine Arbeitslose gibt, die aber so das System direkt angreifen. Ich denke so, die Aufgabe vom marxistischen Theoretiker, Ökonominnen ist es halt, die Begrenztheit der Reformen aufzuzeigen, zu zeigen, warum das nicht klappen kann, was dem im Weg steht und quasi, ja, das große Ziel quasi immer mitzudenken und gleichzeitig auch zu bedenken, dass das Bewusstsein natürlich nicht automatisch dem entspricht. Genau. Ja, die Frage war ja, ob das überhaupt so eine große Sache ist, wenn man sich so mit nur Geld beschäftigt, dann sieht man ja den ganzen Rest nicht oder so. Also einerseits würde ich sagen, würde ich mal behaupten, ihr wisst es nicht, weil ihr euch nicht mit dem beschäftigt habt. Aber es geht darum, dass wenn man sich nicht damit beschäftigt, dann stimmt man zu, wenn Neoliberale sagen, wir brauchen jetzt unbedingt Austeritätspolitik, weil wir haben, die Griechen dann haben über ihre Verhältnisse gelebt. Oder ja, der Konjunkturzyklus ist naturgegeben und unfreiwillige Arbeitslosigkeit ist unvermeidbar. Man kann es ein bisschen reduzieren, aber man kann es nicht komplett vermeiden. Oder auch, ja, wir brauchen eine Schuldenbremse, damit wir nicht in einem Inflationsszenario landen. Das sind alles geldtheoretische Aussagen. Man kann nicht über Wirtschaftspolitik sprechen, ohne implizit geldtheoretische Annahmen zu treffen. Wir haben halt als Gesellschaft keine Kulturform, um über Geld zu reden. Wir sind alle sprachlos in dieser Hinsicht. Deswegen dauert es so lang, sich mit dieser Literatur zu beschäftigen, weil man halt relativ lang braucht, um das Denken zu ändern in dieser Hinsicht. Aber was dadurch dem Marxismus passiert, ist, dass er diese antisozialen Ontologien verdinglicht. Das heißt, diese Spielregeln, die vorgegeben werden vom neoliberalen Mainstream, von Ökonominnen, die eben zu 95% das neukeynesianische Modell lernen, die Antwort der Marxistinnen darauf ist, ja, stimmt, diese Kategorien, die ihr so benennt, die stimmen alle, das führt zu Inflation und wir brauchen Austerität und wir können nicht Vollbeschäftigung haben über einen anhaltenden Zeitraum, aber wir sollten trotzdem mit, und dann kommt irgendein Moral- oder Machtargument. Aber dass wir die Spielregeln grundsätzlich ändern und sagen, hey, wir wollen vielleicht andere Kategorien, um über Makroökonomie zu sprechen, diese kausalen Zusammenhänge, die Neoliberale vorgeben, unterstützen wir gar nicht in dieser Hinsicht. Das ist keine Möglichkeit, die es meines Erachtens nach gibt innerhalb des historischen Materialismus. Und das ist wirklich, es gibt perfide, ist ein Hilfsausdruck. Und deswegen ist auch eine Revolution, darüber spreche ich jetzt nicht mehr. Noch vielleicht kurz, um zu sagen, dass es Menschen gibt, die sich, die marxistisch sozialisiert worden sind, die sich natürlich, wenn man links ist, dann kommt man nicht um Marxismus herum. Das ist das Erste, was man an der Uni macht, den Kapitallesekreis. Und die sich dann angefangen haben, mit Zentralbankwesen ernsthaft zu beschäftigen. Und diese Biografien zeigen alle, dass wenn man Geld anfängt ernst zu nehmen, dann begibt man sich auf ein Terrain, das nicht mehr in irgendeiner Form mit Marxismus kompatibel ist. Und dann kann man auch Theorien formulieren, die weniger zahnlos sind und diesen Narrativen des Neoliberalismus was entgegensetzen, was meines Erachtens nach potent ist für soziale Verbesserungen. Meinst du ernsthaft, dass die Kategorien, dass die Logiken... Kannst du das Mikro weiterreichen, bitte? Denkst du, also ernst gemeinte Frage, denkst du ernsthaft, dass sich die Prinzipien und Mechanismen von dem, was wo du jetzt auch irgendwie halbwegs gesagt hast, das stimmt, denkst du ernsthaft, dass ein anderes Denken diese Prinzipien verändert? Das ist, also, ernst gemeinte Frage, zweite Anmerkung. Du setzt die ganze Zeit Marxismus mit historischem Materialismus gleich. Das ist einfach falsch. Aber, also, kann ich dir gerne erklären. Ja, so genau muss ich nicht differenzieren, weil es mir beruflich gar nicht hilft, irgendwas damit zu machen. Es hat halt keine praktischen Konsequenzen für mich, da zu differenzieren. Das verstehe ich nicht, was das heißt. Die wahre Lohnabhängige. Was war die Frage? Ja, ich denke, dass wenn wir die Spielregeln ändern wollen, dann können wir nicht Rechten das Feld überlassen, in dem zu benennen, was für ökonomische Kausalitäten existieren. Ich verstehe, also zum Beispiel würde ich nicht sagen, dass Vollbeschäftigung zu Inflation oder zu Hyperinflation führt. Würdet ihr das sagen, dass das so ist? Das ist eine große Frage. Ist es technisch möglich, innerhalb eines Systems, wo Geld existiert? Und das wird immer so sein, weil man verlernt nicht Geld. Also es gibt keine Gesellschaft ohne Geld. Keine menschliche zumindest in unserer Lebensrealität. Führt dann Vollbeschäftigung zu Hyperinflation? Das ist eine praktische Frage. Die ist ja extremst relevant für uns. Und wenn man dazu stimmt, dann kann man ja theoretisch ausschließen, dass es eine Möglichkeit gibt, Vollbeschäftigung zu haben. Und das ist schon ein großes Problem für linke Theorie, oder? Bitte zuerst mal das Sandro. Ja, ganz kurz zu dieser Frage, Vollbeschäftigung ohne Inflation, das gab es in Österreich und Deutschland gab es das in der Nachkriegszeit, im Nachkriegsausschwung und im Ostblock gab es das jahrzehntelang. Also geht es offensichtlich schon, auch wenn es Geld gibt. Aber was ich viel wichtiger fand, war diese Frage mit der Austerität. So Marxisten müssen irgendwie sagen, ja, Austerität ist wichtig. Also keine Ahnung, meine Organisation gibt es auch international und es gibt es auch in Griechenland und es gab es auch 2015 in Griechenland und wir haben damals irgendwie vorgeschlagen, was irgendwie die Syriza-Regierung tun muss, ist irgendwie die Schuldenzurückzahlungen zu verweigern und keine Austeritätspolitik zu machen, sondern den Zugang zum Gesundheitssystem umsonst zu machen, umfassenden Kündigungsschutz einzuführen und Delogierungen zu verbieten. Und wenn das der Vermieter irgendwie sich nicht dran halten will, dann wird er halt enteignet, genauso wie wenn sich Unternehmer nicht an den Kündigungsschutz halten wollen, dann werden sie auch enteignet. Also wir hätten halt tatsächlich vorgeschlagen, mit revolutionären Maßnahmen gegen diese Situation vorzugehen. Und wer nicht mehr weiß, was 2015 in Griechenland der Fall war, man kann es irgendwie auch auf die jetzige Situation umlegen. Was ist jetzt irgendwie in Österreich? Jetzt werden wir irgendwie wieder diesem Budgetterror ausgesetzt. Jetzt heißt es irgendwie wieder, Österreich muss irgendwie 17, 18, 19 Milliarden Euro irgendwie einsparen, weil der Staat irgendwie so verschuldet ist. Und wir würden halt schon sagen, eine marxistische Partei, hätte sie die Macht, würde sich einfach weigern, diese Schulden irgendwie zurückzuzahlen. Und wenn sie dann keine Kredite mehr kriegt, dann antwortet sie halt eben darauf, indem sie die Produktion verstaatlicht und zu einer internationalen revolutionären Bewegung aufruft. So, also man widerlegt diese Spielregeln nicht, indem man dagegen argumentiert, sondern indem man sie irgendwie praktisch bricht. Darauf möchte ich irgendwie bestehen. Bitte nur kurz an alle, sich kurz zu halten, damit wir noch die Fragen aus dem Publikum haben. Ja, also von mir aus können wir auch einfach weitergehen. Hallo? Okay. Ich habe erstmal so eine allgemeine Frage. Ich weiß, dass links ist der Sandro, rechts ist die Lea. Ja, wie heißt ihr nochmal? Zwei, ich habe ein bisschen vermischt. Hanna und Jana. Okay, erstmal an Hanna eine Frage. Du hast am Anfang gleich gesagt, und mich interessiert so, du meinst, es ist wichtig, das Kapital zu lesen, um sich irgendwie theoretisch weiterzubilden und einen Weltblick irgendwie, einen genaueren Weltblick zu bekommen, oder was meinst du genau? Ja. Hast du noch eine zweite Frage an die Jana? Zweite Frage. Es wurde auch allgemein ein bisschen über Dialektik gesprochen, mehr von, wie war dein Name nochmal? Jana, tut mir leid, ich bin ADS. Anyway, Jana, du hast über Dialektik auch ein bisschen und das Buch direkt gesprochen. Was genau meinst du damit? Hegel oder Marx, also dialektischen Materialismus oder dialektisch-idealistische Dialektik? Weil das ist schon ein sehr wichtiger Unterschied. Ja. Nee, ich also hoffe wirklich, dass das nicht so rübergekommen ist, als würde ich eine Weltanschauung da aufstellen wollen. Im Gegenteil, also das, was so allgemein unter Weltanschauungsmarxismus verstanden wird, das mit Lenin und so, da bin ich raus. Und ich kann auch kurz sagen, warum. Naja, ich finde halt, man kann Marx lesen, man muss Marx nicht lesen, um diese Welt zu verstehen, aber er hatte halt recht, so grundlegend. Und wenn, naja, und das muss man halt auch prüfen. Also der hatte nicht recht, weil er Marx war, oder der hat irgendwie nicht wahr gesprochen, weil er irgendwie, naja, halt sicher. Schrei, ich kann sie wiederholen. Du musst Marx nicht lesen. Ja, okay, die Frage war, wenn Marx recht hatte, dann soll man ihn lesen, weil er recht hatte? Genau, also du meinst, dass der Marx recht hatte im Kapital, aber im Kapital steht, dass auch, es gibt auch eine politische Message dahinter. Und dann, wo der Sandro das gemeint hat, hast du dann gemeint, dass er irgendwie eher empirisch hier agiert, dass er sich nur das Politische rausnimmt, obwohl er das Ganze irgendwie einheitlich, also allgemein gesehen hat und du dir nur einen Teil rausgenommen hast. Und ich will wissen, welche politische Message meinst du? Also, was hat er da, weil wenn du, also wenn du sagst, er hätte da eine politische Message dahin, welche meinst du, dann kann ich damit arbeiten. Also allgemein im Marxismus stellt eine Revolution als Perspektive und auch Sozialismus als den nächsten Schritt in der Gesellschaftsbildung der Menschheit. Sozusagen. Und das steht im Kapital. Nein, nein, aber im Kapital gibt es politische Messages, die das halt unterstützen. Die wurden auch angesprochen von Sandro selber. Und so hat, toll. Ja. Ich würde auch sagen, dass, und das habe ich ja auch klar gemacht, auch so, als ich auf Lea da eingegangen bin mit so dem Politischen an Marx, und ich habe es auch in meiner Rede gesagt, naja, das Politische ist halt nicht eine Handlungsaufforderung von so, das mach das mal und dann wird's gut oder so. Das steht da einfach nicht, sondern das Politische an der Kritik der politischen Ökonomie ist eben aufzuzeigen, dass der Kapitalismus kein natürlicher, kein irgendwie normaler Zustand ist, den man nicht verändern kann, sondern dass er Ergebnis ist politischer Machtkämpfe. Und das ist das Politische an der Kritik. Das sagt es dir nicht. Das freut mich für dich, dann bist du auf jeden Fall, dann musst du mir das erzählen und vielleicht bist du weiter als ich. Danach gehen wir auf jeden Fall noch was trinken und dann setzen wir solche Diskussionen fort. Zur Frage der Dialektik, die mir in letzter Zeit irgendwie viel zu oft gestellt wird, ich weiß nicht warum. Ich habe vor kurzer Zeit Ludwig Feuerbach gelesen von Engels, und da beschreibt er eigentlich recht gut, wie das Ganze gemeint ist und was der Zugang ist. Und zwar beschreibt er halt die Entwicklung der Junghegelianer, und dass es da zwei Pole sich herauskristallisiert haben, und zwar einmal die Linkshegelianer und dann die anderen. Und die Linkshegelianer haben halt vor allem versucht, tagespolitische Geschehnisse irgendwie zu verstehen in der Tradition von Hegel. Und damals war vor allem der aktuelle politische Kampf gegen die Religion. Und da war natürlich Feuerbach irgendwie spannend und sehr einflussreich. Und dadurch sind sie halt in Konflikt mit ihrem Schulsystem kommen, das sehr idealistisch ist. Und deswegen würde ich sagen, Hegelsche Methode aber ohne dem hegelischen System, weil sie damit in Konflikt geraten. Genau, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Dialektik. Deswegen habe ich gemeint, deswegen, das wäre vielleicht dann vielleicht so ein, auch ein Challenge, vielleicht das auch so zu betrachten. Also dialektisch gesehen ist er anders, wenn er marxistisch-dialektisch ist und hegelianisch, der Text selber. Und ich glaube, der erste Kapitel vom Kapitel, glaube ich, geht wirklich ein bisschen tiefer in die Philosophie rein, die sehr wichtig ist für das Verständnis vom Buch auch. Deswegen hat er es ja auch als erstes geschrieben, glaube ich. Ja. Gerne noch einmal alle die Hände hoch. Ich habe gesehen, ja, wir machen da und dann gehen wir nach vor wieder. Ja. Ja, hallo. Hört man mich? Ja. Ich muss ein bisschen Frust ablassen. Die einzige am Podium, die Marx korrekt zusammenfassen konnte, war die Hanna. Alle anderen treten mit einem Anspruch heran an Marx, der... Ich fang links an. Sandro, du suchst nach Gründen, warum es deine Partei braucht, oder? Also gerne mich ausbessern, wenn es nicht stimmt, was ich sage. Aber damit kommst du nicht weit. Das ist so, also... Ich verstehe es, dass man an Marx eine Frage hat. Ich verstehe es, wenn man die Frage hat, wie läuft es in dieser Gesellschaft, wie geht es hier zu? Ich verstehe es nicht, wenn man herantritt mit Fragen, die man aus allen möglichen nicht brauchbaren... Ach, ich muss mich nochmal sammeln, kurz. Okay, ich bin wirklich ein bisschen grantig so. Ich sage nur dazu, bitte auch ich versuch, an dich, auch kurz dass zu halten, du dich ja. möglichst kurz hältst. Ja. Aber ich hab mir das zusammengeschrieben so. Sandro sucht nach Gründen, warum es seine Partei braucht. Jana will das Denken lernen, das finde ich auch gut. Also dialektischen Materialismus als Handlungsanweisung, als Schlüssel für alles, als Generalschlüssel, wo man einfach die Analysen reinfüllen muss und dann kommt eine richtige Erklärung raus. Das funktioniert so nicht. Das geht nicht. Lea, überhaupt, ja, sehr spannend. Das Einzige, was ich bei dir verstanden habe, ich meine, ich hab viel Neues gehört, das ist durchaus cool, aber das Einzige, was ich wirklich verstanden habe, ist, dass du Marx nicht gebrauchen kannst für deine Lohnarbeit, was ich auch nicht kann. So. Ansonsten, Geld ist wie Sprache, dann hast du Marx nicht gelesen, nicht dort gelesen, wo er wirklich über Geld schreibt die Verfügungsmacht über jedes Ding, die Geld darstellt, beschreibt, dann hast du den nicht verstanden, wenn du irgendwie bei dem nur einen Chauvinisten entdeckst, der unpolitisches Geld... So, bitte vom Ende kommen. Ja, ach Gott. Also, dann lande ich bei euch, bei Platypus. Was ist das Kritische an der Kritik der politischen Ökonomie? Ihr habt die Veranstaltung nicht zum ersten Mal gemacht, habe ich gesehen. Nächstes Mal fragt es doch einfach, dann ist vielleicht auch meine Ausführung nicht so verwirrt. Fragt es doch einfach, was ist die Kritik der politischen Ökonomie? Und das wäre auch meine Frage an die drei Verbliebenen am Podium. So. Könnt ihr das zusammenfassen, weil ich glaube es euch nicht. Ich weiß nicht ganz, was das heißen soll. Ich kann Marx für meine Lohnarbeit nicht brauchen und deswegen ist meine Kritik nicht fundiert, weil ich arbeite akademisch, ich mache Theorie. Ja, ich kann für Theorie Marx nicht brauchen. Und das ist halt schon eine Kritik, die darüber hinausgeht, dass, wie soll ich sagen, ich fühle mich jetzt nicht so, als wäre ich finanziell abhängig davon, Marx zurückzuweisen. Ja, aber es freut mich, wenn es irgendwie erfrischende Denkanstöße gegeben hat. Und ich kann nur noch mal betonen, dass ich glaube, dass es sehr, ertragreich sein kann, sich mit anderer progressiver Theorie zu beschäftigen, die sich nicht ausschließlich in einer materialistischen Tradition begreift. Ja, also es ist eine komische Kritik, weil das ist eigentlich keine. Also ich suche nach Gründen, warum es meine Partei braucht. Also ich würde schon sagen, die stehen im Kapital drin. Ich habe nämlich zuerst das Kapital gelesen, bevor ich meiner Partei beigetreten bin. Aber das spielt ja irgendwie gar keine Rolle. Also ich kann es auch irgendwie offen sagen. Meine Partei ist die politische Organisation, von der ich glaube und auch bereit bin zu argumentieren, dass sie das politische Programm, das sich aus der Kritik der politischen Ökonomie ergibt, umsetzen kann. Ja, und bin ich stolz drauf, finde ich irgendwie geil und ist mir auch irgendwie gar nicht peinlich. Und keine Ahnung, das andere, was ist die Kritik der politischen Ökonomie? Ich habe irgendwie ein 10-minütiges Einleitungsstatement drüber gehalten. Vielleicht hast du es nicht Ich habe gesagt, das ist die Kritik an der VWL und die Kritik an der kapitalistischen Wirklichkeit. Stimmt das soweit? Ich habe gesagt, das ist die Kritik an der VWL und die Kritik an der kapitalistischen Wirklichkeit. Und ich habe auch gesagt, was das Hauptding in dieser Kritik ist, nämlich die Mehrwertproduktion und die unterwerfende Gesellschaft unter den Zweck der Geldvermehrung. Was fehlt dir da jetzt? Ja, ist eh gut, oder? Genau, ja cool, dann sind wir uns ja einig, dann kannst du ja meiner Partei beitreten, danke. Darf ich da trotzdem eingehen oder nicht? Ah ja. Ich sag kurz zwei Sätze dazu. Und zwar, ich würde auch nicht sagen, dass du dazu nichts gesagt hast, aber es war halt falsch teilweise. Da habe ich ausgelassen, weil ich dachte, das ist nicht zielführend, aber das sage ich jetzt kurz. Und zwar produziert der Kapitalismus keine Waren, die Leute... Ich habe es mir falsch aufgeschrieben. Der zweite Punkt, die Mehrwertproduktion ist nicht die Wurzel des Kapitalismus, sondern oder das Problem der Probleme des Kapitalismus, sondern die Folge aus dem Eigentum. Kurz gesagt, ganz kurz. Und das ist eine Kausalität, die du vertreten hast. Feinheiten, ja. Aber wichtige. Und ja, das. Und das andere mit dem, der Kapitalismus produziert, meintest du, der produziert Waren, die Leute nicht mehr kaufen können, weil es zu viele sind oder weil sie kein Geld mehr haben? Na, die Überproduktion ist angelegt durch die Mehrwertproduktion. Naja, aber der Kapitalismus produziert ja Waren für ein zahlungsfähiges Interesse und das ist ja die Voraussetzung. Von daher ist es auch ein, die Krisen und so weiter, ja, aber zunächst einmal wird ja produziert, um die Waren auch zu verkaufen und nicht... Das klappt nicht. Ja, aber das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist die Grundlogik und das andere sind Folgen. Also, da muss man schon aufpassen. Genau, zu der Feststellung, dass ich gerne denken lernen würde. Das ist richtig, das würde ich sehr gern können irgendwann. Aber ich würde nicht sagen, dass ich deswegen halt mir irgendein fertiges Konstrukt hernehme und dann was hineinlege. Also allein, was ich bei Marx lerne, ist halt, dass allein Form und Inhalt irgendwie zusammengehen müssen. Also dass allein das schon problematisch ist, wenn du dein fertiges Ding irgendwie hast. Ja. Ja, und dann machen wir vorne und dann gehen wir wieder nach hinten. Oh ja. Okay, also das geht an Lea. Und zwar, du hast gerade vorhin den anderen so ein bisschen vorgeworfen, sie würden sich in Normativen verrennen. Und da möchte ich mal hinweisen auf etwas, was mir bei dir aufgefallen ist. Nämlich, da habe ich zweierlei Fragen, um das zu zeigen. Nämlich, du sagst, Marx hätte quasi gemeint, Vollbeschäftigung sei nicht möglich und dass du das, du hast gemeint, das findest du problematisch, diese Äußerung. Und dann wollte ich da so sagen, das ist ja quasi dein Maßstab und die Kritik würde doch hier dann eigentlich folgen, aber das hast du ja nicht gemacht, sondern, also das, die erste Frage ist, wie lautet die dann? Und das, was du stattdessen gemacht hast, ist, nämlich du bist zu einem Normativ gekommen und hast gesagt, naja, Geldpolitik, denke ich, meintest du, bin mir nicht sicher, soll zu Vollbeschäftigung führen und das demokratisiere den Arbeitsplatz. Das war dein Wortlaut. Und da hätte ich die zweite Frage, wie funktioniert das? Genau. Aber ich antworte einfach auf den zweiten Teil und vielleicht ergibt sich daraus auch der erste Teil. Vollbeschäftigung. Na, ich denke nicht, dass es eine Art von Zentralbankdominanz geben sollte. Das ist das, was wir jetzt im Moment haben, wo Fiskalpolitik nachgeordnet wird, beziehungsweise nicht über die Idee hinausgeht, dass sie für Umverteilung sorgen soll, und darüber hinaus ist sie eigentlich recht beschränkt. So denken wir im Neukeynesianismus darüber, beziehungsweise im Neoliberalismus. Und mein Verständnis ist, darüber habe ich jetzt gerade ein Paper geschrieben, dass wenn man so tut, als wäre Geld neutral, wenn man mit dieser Annahme startet, dann bedeutet das, dass wie jetzt im Moment produziert wird, dass diese Produktivität Geld nur als Abbildung hat. Das heißt, dass man ontologisch nicht mit Geld vorausgeht. Wenn man aber sagt, nein, Geld ist politisch als eine wichtige Instanz und Geld wird nicht aus Geld geschaffen oder so irgendwas, sondern Geld ist ein aktives, ein Lenkungsinstrument, das ein rechtliches Instrument ist und das designt wird auf einer verfassungsrechtlichen Ebene, dann kann man durch öffentliche Beschäftigungsprogramme Vollbeschäftigung garantieren zu jedem Zeitpunkt. Und das ist wichtig, weil das wäre relativ schnell möglich. Das hat es auch schon in der Vergangenheit schon gegeben. Und das ist auch etwas, was die EU derzeit kontempliert auszuführen. Das heißt, das würde bedeuten, dass man auf einer lokal administrierten Ebene Leuten, die unfreiwillig arbeitslos sind, Beschäftigung anbietet, in Abstimmung mit ihren Bedürfnissen und ihren Fähigkeiten. Das ist keine Zwangsbeschäftigung, das ist die Möglichkeit zu arbeiten, wenn man am regulären, primären Arbeitsmarkt keine Beschäftigung findet. Und dadurch würde man auf einer lokalen Ebene auch eine Debatte darüber führen müssen, was wertvolle Arbeit überhaupt darstellt. Und das ist eine Debatte, die ich sehr begrüßen würde, weil wir derzeit sagen, dass Private entscheiden dürfen, was produktiv ist und was nicht. Und wenn man halt nicht in den primären Arbeitsmarkt passt, dann ist man halt unfreiwillig arbeitslos und muss zu Hause sitzen und kann nichts tun. Die Möglichkeit ist halt, durch Geldschöpfung Leuten Jobs zu geben, die sie sonst nicht hätten, und dadurch eben auch zu demokratisieren, was Arbeit eigentlich ist. Ich denke, das ist eine notwendige Voraussetzung, um bestehende Verhältnisse zu verändern, weil das natürlich sehr stark die Macht von Arbeiterinnen vermehren würde, weil dadurch die Institution der unfreiwilligen Arbeitslosigkeit abgeschafft würde. Und das heißt, man könnte Arbeiterinnen nicht mehr dazu kommen, drohen, arbeitslos zu werden. Also es wäre eine sehr, sehr coole Maßnahme mit vielen positiven Nebeneffekten. Und vielleicht, um auf die Frage zurückzukommen, im einer Theorie, die darauf basiert, dass Geld neutral ist, heißt das auch, dass Produktion neutral ist und dass, wenn man Leuten Arbeit gibt, die am regulären Arbeitsmarkt keine Arbeit finden würden, dass das bedeuten würde, dass man Menschen Geld gibt, obwohl sie nicht produktiv sind. Und das heißt in weiterer Folge, dass man mehr das Geld nicht mehr mit der realen Wirtschaft korrespondieren würde, und dadurch hätte man ein höheres Preisniveau, was bedeutet, dass Vollbeschäftigungspolitik höhere Preise für alle anderen bedeutet, und dass es quasi, dass die Leute, die am regulären Arbeitsmarkt arbeiten, das querfinanzieren, dass Menschen, die sonst unfreiwillig arbeitslos sind, einen Job bekommen. Und das ist deswegen eine problematische Metaphysik, weil sie naturalisiert, dass Private definieren, was produktiv ist oder Mehrwert oder Profitstreben oder was auch immer da im Marxismus halt existiert. Genau, aber das Konzept von Mehrwert, dass das Bruttoinlandsprodukt nicht so etwas ist wie ein buchhalterisches Residuum, das alleine würde schon dazu führen, dass man in diesem Paradigma sich befindet. Ich verweise auch auf die soziale Konstruiertheit von Bruttoinlandsprodukten oder was wir als Mehrwert sehen. Ja, danke für die Diskussion. Ich habe ein paar Fragen. Ich hoffe, es ist irgendwie verständlich. Wenn nicht, bitte nachfragen. An dich, Hanna, habe ich die Frage, also so, es kam jetzt auch schon öfter auf, aber vielleicht wird es noch mal klarer für mich, weil ich noch nicht verstanden habe, warum es so wichtig ist, das Kapital zu verstehen, weil, wie ich dich verstehe, soll es keinen Zweck haben, kein Ziel, keine Ideologie. Es geht darum, das einfach zu verstehen, um die Wirklichkeit zu verstehen. Sozusagen, Kapital gibt Analyse und Kritik, um die Wirklichkeit zu verstehen. Und dann würde ich halt gerne wissen, wozu die Wirklichkeit verstehen. Also, und wie das vielleicht mit dem, was du kurz angesprochen hast, Klassenkampf zusammenhängt. Hast du halt erwähnt. I don't, ja, denn es gibt noch andere. Und dann wollte ich die anderen, Lea, dich wollte ich fragen, weil du gemeint hast, dass das Geld immer politisch ist und dass du Geldtheorien schaffst oder darüber dir Gedanken machst oder dich damit beschäftigst. Und ich wollte fragen, welche Politik bei dir dahinter steht und vor allem auch, weil es vorkam, welche Potenziale es vielleicht jetzt gerade gibt in der Krise des Neoliberalismus, da irgendwie neue, ich weiß nicht, Theorien oder neue Ideen zu schaffen und welche die wären und was das zu tun hat mit der jetzigen Krise. Sandro, wollte ich fragen, warum, oder nein, egal, das mache ich nicht. Es tut mir total leid, dass ich so missverständlich rüberkam. Ich sehe überhaupt keinen Selbstzweck darin, das Kapital zu verstehen. Oder wie ich auch dir vorhin gesagt habe, mir ist es egal, insofern es das Kapital von Marx ist. Mir ist es insofern nicht egal. Also beziehungsweise anders formuliert, du kannst auch was anderes lesen, wenn es dir diese Wirklichkeit richtig erklärt. Das genau, ja, voll. Zu der Frage, warum es wichtig ist, die Wirklichkeit oder zu verstehen, ja, mir fällt echt schwer, da irgendwie einen sinnvollen Satz zu sagen, weil ich das selbsterklärend finde. Naja, also ohne ein Verständnis von der Wirklichkeit, ja, dann machst du halt oder dann verlierst du dich in irgendwelchen, bist du handlungsunfähig für irgendetwas oder hast einfach keinen Plan von allem. So. Da kannst du dich gleich abschalten, irgendwie wie, ich weiß nicht. Dieses. Ja, ich habe es ja versucht zu erklären. Also ich meine, ich habe einen Teil von der Wirklichkeit erklärt. Wirklichkeit insofern, dass das sind halt die Praktiken, deren Wirkungen wir täglich spüren. Und einen Teil davon habe ich versucht zu erklären, und zwar, die ökonomischen Verhältnisse halt. Und ich meine, da gibt es insofern eine Wirklichkeit, eine objektive Realität für uns alle, die wir, ich meine, dass wir einfach Geld brauchen, um unsere Wohnung zu bezahlen, um unser Essen zu bezahlen, diese ganzen sogenannten Menschenrechte oder so, um die irgendwie, dass wir normal leben können, müssen wir halt bei gewissen Dingen mitmachen, die ich verstehen will. Ich will verstehen, wo ich da mitmache. Und das würde ich insofern Wirklichkeit nennen, ja. Aber da gibt es natürlich auch noch andere. Also auf den Staat sind wir ja nur kurz zu sprechen gekommen. Die würde ich da aber auch dazu zählen. Und die würde ich auch vielleicht sowas wie, ja gut, also ich würde es gar nicht so ausschließend. Also ich glaube, dass Lea über was... Nee, ich verstehe das schon. Also die Frage war, ob ich Leas Wirklichkeit in... Leas, was Lea gesagt hat, eben meine Wirklichkeit integrieren kann. Wir haben halt unterschiedliche Gegenstände. Ich schaue mir die Verhältnisse, oder ich versuche es zumindest. Übrigens, falls ihr mit denen widerspricht, falls ihr sagt, dass das, was ich gesagt habe über die Wirklichkeit, falls ihr meint, das stimmt nicht, bitte sagt's her, also her damit und wir können darüber reden. Aber es ist was anderes, darüber zu reden oder das zu versuchen, als über, Theorien beim Denken zu bleiben. Das ist ein Unterschied. Also, verstehst du von, ich meine, wir sprechen beide, wir reden beide, es ist insofern das nicht, aber von der Gegenständlichkeit, was wir begreifen wollen, habe ich die Lehre so verstanden, dass sie bei Kategorien bleibt, dass sie versucht, ihr Denken zu verändern und mich interessiert das auch, aber der Gegenstand, den ich hier meine, naja, halt die politische Ökonomie als solche, das ist etwas, was existiert außerhalb von Sprache und von Denken. Aber du wolltest noch, da war noch irgendwas dabei, oder? Ja, okay. Also, was der nächste Schritt wäre, wenn man irgendwie meint, dass man da irgendwas verstanden hat. Ja, muss halt jeder für sich entscheiden. Also es kann, wer bin ich, das irgendwie vorzuschreiben? Ich glaube, man kann eben Schlüsse daraus ziehen. Ich würde sagen, da gibt es auch richtigere und falschere. Also eine Partei zu gründen, um den Staat irgendwie, naja, zu vereinnahmen für dann, dass diese Partei an der Macht ist und dann irgendwie Staatlichkeit in ihrem Sinne irgendwie die Gesellschaft managt, bin ich, würde ein komplett anderes Thema aufmachen, aber finde ich schon auch eine falschere Schlussfolgerung. Genau, mit Klassenkampf, das wollte ich, da wollte ich auch noch was zu sagen. Ich habe das nur insofern gesagt, dass ich sagen würde, dass irgendwie die Sozialstaatlichkeit und so weiter, das ist einfach ein geschichtliches Ergebnis von Klassenkämpfen auch ist. Und auf die Frage eben vorhin, ob irgendwie Ökonomietheoretikerinnen oder da mehr nicht. Also. Ich glaube ja, dass das, worüber wir alle, oder was meine große Kritik ist, ist eigentlich an diesem Begriff der Wirklichkeit, weil ich denke, dass es so viele Wirklichkeiten gibt, wie es Menschen gibt. Also jede Person schafft ihre eigene Realität, indem sie die Welt wahrnimmt und dann interpretiert. Und das erklärt, warum es verschiedene Kulturen gibt, warum Menschen über die Zeit anders denken. Es gibt zwar gewisse Pfadabhängigkeiten und wir alle oder die meisten Leute teilen wohl einen gewissen Konsens, was Begrifflichkeiten betrifft, aber was dahinter steht, und das hat man heute so schön gemerkt, weil wir alle verstehen unter Marxismus oder ja, unter Marxismus was, oder bürgerliche politischen Ökonomie was ganz anderes. Wir haben halt eine andere Informationen, wir haben andere Dinge erfahren und gelesen. Meistens gibt es keine Einigkeit darüber, was diese sogenannte Wirklichkeit ist. Und es ist nicht ein Zufall, dass in Orwell seinem dystopischen Roman 1984 es ein Wahrheitsministerium gibt. Weil das, was Wahrheit ist und was diese Wirklichkeit ist, das ist im Grunde eine Art von, das zu bestimmen, ist ein Herrschaftsinstrument. Und ich würde mich dafür aussprechen, diesen Begriff zu demokratisieren und zu sagen, es gibt verschiedenste Realitäten, die koexistieren können. Und unsere Herausforderung ist es, zu versuchen, da irgendwie Lösungen zu finden, die für Leute, gegen die es keinen großen Einspruch gibt. So würde ich es formulieren. Und natürlich, wenn ich nicht davon ausgehe, dass es eine objektive Wahrheit gibt, dann lande ich in einer ganz anderen ontologischen Debatte. Dann stelle ich mir ganz andere Fragen. Dann fange ich an, von ganz anderen Prämissen zu starten, wenn ich mir die Welt erklären möchte. Und mir zumindest von meiner Warte aus erklärt das, warum wir so unterschiedliche Perspektiven haben und warum mein Einwand auch so fundamental ist. Also es war konkret, was Hallo, ja. Was also du hast gemeint, dass Theorie, also Geldtheorien politisch sind und Geld nicht neutral ist. Das war ja der Vorwurf an Marx. Dann wollte ich fragen, was deine Geldtheorie ist oder welche Ideen du hast oder ob du nur Kritik machst oder und ja. Wie das zusammenhängt, also ob du jetzt gerade ein spezielles Potenzial siehst, gesellschaftlich, weltpolitisch, was auch immer. Ja. Ja, ich bin, ich arbeite zur verfassungsrechtlichen Geldtheorie. Das ist mein Institut in den USA, wo ich angegliedert bin. Und der verfassungsrechtliche Zugang ist auch meine Geldtheorie, die ich am ehesten geneigt bin zu vertreten. Ja, das, ich glaube, es ist eine positive Antwort, die man irgendwie mit der man vielleicht was anfangen kann. Das ist ein rechtsphilosophischer Ansatz, um zu theoretisieren, was Geld ist und was für Möglichkeiten es gibt, institutioneller Gestaltung, wie man Geld ausformulieren kann und wie Geld verwendet wird, um Gesellschaft zu formen oder historisch auch verwendet worden ist. Also zum Beispiel leben wir in der Eurozone. Wir haben eine Zentralbank, die sich als unabhängige begreift. Das heißt, die ist nicht demokratischen Prinzipien unterworfen, die ist dezidiert nicht demokratisch und das oberste Mandat der Zentralbank ist Preisstabilität. Historisch gesehen hat es erstens nicht immer Zentralbanken gegeben, war Bankwesen also anders organisiert, hat man zum Beispiel nicht primär Privatkredite vergeben, sondern auch Stipendien oder man hat andere Mandate der Zentralbank gehabt. Das Mandat der US-amerikanischen Notenbank ist beispielsweise auch Vollbeschäftigung zu haben. Man könnte auch Klimamandate haben. Zentralbanken haben verschiedenste Instrumente. Wir tun oft so, auch im Marxismus, als wäre Geldpolitik darauf reduzierbar, kurzfristige Zinsen zu verändern. Aber Banken können natürlich Kreditkontrollen aller Arten haben, können Wechselwährungsabkommen schließen, können Supervisionen von Banken betreiben, also haben alle möglichen Instrumente zur Verfügung. Die meisten davon haben wir gar nicht so am Bildschirm, außer Zentralbankerinnen. Und wie das gestaltet ist, kann halt sehr viel ändert sehr viel, weil zum Beispiel, was wir jetzt haben, ist, dass die Zentralbank, die sich als unabhängig begreift, das bedeutet, dass sie denkt, sie ist eine Art von, bildet den Markt nur ab und sie gibt ihn nicht vor maßgeblich und damit subventioniert sie natürlich diverse Marktversagen und schafft Liquidität für Anleihenmärkte von den umweltverschmutzendsten Unternehmen, also Ölkonzerne und so weiter, die sehr, das sind alles Themen, die man anders auch machen könnte und wo es, wie gesagt, einen absoluten, akuten Personalmangel an progressiven Denkerinnen gibt. Ich habe, bevor die Hanna antwortet, eine Zwischenfrage, um das irgendwie ein bisschen abzurunden nochmal. Die Frage wurde vorher zwar schon gestellt, aber ich stelle sie jetzt noch einmal, vielleicht etwas expliziter. Das heißt, so die Herangehensweise, die Trump gerade irgendwie versucht, auch mit der Fed, hat das Potenzial theoretisch so. Ist es das, was du meinst, sozusagen von wegen, es wird von Rechten beansprucht, aber eigentlich bräuchte es Progressive, die genau das tun, um Gesellschaft in irgendeine Richtung zu lenken, irgendwas zu ermöglichen, was wir bis jetzt noch nicht gehabt haben? Genau. Naja, das ist jetzt eine ganz andere Frage. Ich würde kurz darauf eingehen. Ich habe die Lea explizit noch einmal gefragt, bitte. Ja, aber also, du hast mit Abstand die meiste Redezeit. Ja, es gibt zwei Dimensionen. Ich würde sagen, die ideelle, also was postuliere ich, dass wie können Preise stabilisiert werden? Und da gibt es eben die große Angst der Vollbeschäftigung, dass das zu Hyperinflation führt und deswegen können wir keine Vollbeschäftigung haben. Das heißt, diese Kausalitäten, wie wirtschaftliche Größen zusammenhängen, das ist eine Dimension von Geldtheorie. Und das andere, in diesem Fall von der Federal Reserve, ist ganz konkret, dass in anderen, vor allem im globalen Süden, sind Zentralbanken nicht unabhängig, das heißt, sie begreifen sich als aktiv staatsfinanzierend und sie betreiben aktiv die Finanzierung von gelenkter Industriepolitik. Und ich stimme schon zu, dass wir das planwirtschaftliche Element auf jeden Fall vergrößern müssen, aber das ist nicht möglich, wenn wir nicht auch über die Finanzierung sprechen. Und da geht es darum, dass Zentralbanken, die unabhängig sind, können niemals Anleihen direkt kaufen vom Staatshaushalt. Und das ist ein massives Problem, weil dann ist immer der Finanzmarkt zwischengeschaltet. Und aus dieser Abhängigkeit sich zu befreien, wäre ein wichtiger Schritt für progressivere Wirtschaftspolitik, die auch grün ist und einerseits Liquidität aus fossilen Märkten entnimmt und aber andererseits Dinge finanziert, die wir jetzt als nicht profitabel kategorisiert haben in der derzeitigen Metaphysik. Es ist eigentlich ein FAQ. Ich würde jetzt dadurch, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben, die Diskussion geht weiter. Du wirst bestimmt noch die Möglichkeit haben, genau auf diese Punkte einzugehen. Deshalb würde ich noch mal nach hinten gehen. Das hättest du, also könntest du auch irgendwie klarer machen. Da du mich vorhin verlagert hast, würde ich kurz eine Sache sagen oder eine Frage stellen. Und zwar an Lea. Ne, Und ist das die? Ja, okay, passt. So. Okay, danke schön. Ich habe nicht mehr gedacht, noch dran zu kommen. Ich habe eigentlich zwei Fragen. Die erste wird sich wahrscheinlich nicht klären können, aber wir hatten jetzt einige Dinge am Podium, sozusagen die Aussage, Theoriebildung bringt keine Veränderung, Papers schreiben bringt nichts, man muss irgendwie auf die Straße gehen und Klassenkampf machen, das würde was bringen. Oder sozusagen durch quasi Vollbeschäftigung, permanente Vollbeschäftigung, die Arbeiterinnenklasse stärken. Für mich ist da ein bisschen die Frage, wo in all diesen Dingen gibt es da gerade das Potenzial und welche Rolle spielt Geld für das Potenzial einer revolutionären ökonomischen Umwälzung? Das wäre so die Frage ans gesamte Podium. Ja, und an Lea wollte ich eigentlich noch eine Frage stellen. Da können ja vielleicht alle anderen auch drüber diskutieren, aber ich finde es halt spannend, weil Marx spricht ja dezidiert vom wahren Wert und auch vom Geldfetisch, wo er auf die politische Funktion der Mystifikation des Geldes im Kapitalismus hinweist. Also finde ich, ist Geld bei Marx dezidiert politisch. Deswegen weiß ich nicht, warum man es als unpolitisch bezeichnet. Ja, also ich habe die Frage so verstanden, welche Rolle spielt Geld für eine revolutionäre Umwälzung? Und ich glaube, es ist lehrreich, sich anzuschauen, dass in verschiedenen revolutionären Situationen der Vergangenheit die Arbeiterklasse so agiert hat, dass sie ihre Abhängigkeit vom Geld möglichst schnell, möglichst radikal reduziert hat. So, also das hat man in der Oktoberrevolution gesehen, dass die Bolschewiki in der ersten Phase versucht haben, alles so weit wie möglich umsonst zu machen, vom Essen über die öffentlichen Verkehrsmittel bis zu den Mieten. Man hat es auch im Mai 1968 in Frankreich gesehen, dass dass die Landwirte irgendwie ihre Produkte umsonst oder fast umsonst in die Städte gebracht haben, um sie irgendwie an die streikenden Arbeiter zu verteilen. Und ich glaube, das ist halt, keine Ahnung, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, das ist sozusagen wegweisend. Also ich denke, das Geld spielt in einer revolutionären Situation vor allem erstmal die Rolle, dass es seine Rolle halt massiv verringert. So. Also natürlich kann man das irgendwie nicht voraussehen, wie das Geld irgendwie von seiner jetzigen Rolle hin zu seiner Abschaffung halt irgendwie kommt. Aber man kann irgendwie, glaube ich, auf jeden Fall festhalten, dass wenn die Arbeiterklasse die Kontrolle über die Gesellschaft übernimmt, dass sie sich dann dieses Instrumentes entledigt. Um bessere Instrumente zu finden, die Produktion und Distribution zu organisieren. Funktioniert das echt? Hallo? Ja? Es leuchtet rot. Ja, okay. Weil wir vorher also das Einzige, was mir jetzt konkret dazu eingefallen ist, ist so die Pariser Kommune, wo Marx auch so identifiziert, dass so, dass man die Zentralbank irgendwie oder die Bank unangetastet lassen hat, ein großer Fehler war. Also von dem her kann ich mich anschließen, dass es vor allem in einer revolutionären Situation vermutlich schon darum geht, sich also diese Abhängigkeit irgendwie loszuwerden. Aber wie es dann irgendwie um Geld und Geldfetisch im Kommunismus steht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, da gibt es verschiedene Theorien. Ich kann nicht beurteilen, was da wahrscheinlich ist. Ja, ich habe da auch nicht viel zu sagen. Also, ja, naja, ich weiß nicht. Genau, mich interessiert die Frage nicht. Aber das so, was das für eine Rolle spielt bei der Revolution. Ja, wenn dann, schau dir halt an, was Geld ist. Und ich glaube, da kann man dann schon sehen, dass es jetzt kein Mittel ist für irgendwie deine Zwecke, irgendeine Revolution zu machen. Also wenn du eine Frage hast, dann bitte aufzeigen. So, ich würde euch jetzt generell noch einmal bitten, wir sind schon fast fertig, aber es gibt noch Raum für ein paar Fragen. Noch einmal bitte aufzeigen, wir nehmen auf jeden Fall dich und da hinten, wunderbar, und dann schauen wir dann noch einmal. Hallo, hört man mich? Ja. Ich hätte eine Frage an die Lea, weil du gesagt hast, dass du den Geldbegriff bei Marx als im Kern als faschistisch verstehst. Und da würde mich interessieren, wie du darauf kommst. Und auf der anderen Seite habe ich dich so verstanden, dass du den Keynesianismus als progressive Gegenantwort dazu verstehst, zu dem Geldbegriff von Marx. Und es war ja so, dass der Hitler zu seiner Zeit ja die neuen wirtschaftlichen Theorien ja sehr ernst genommen hat und ein dezidiert keynesianisches Programm gefahren hat, um die ganze Kriegspolitik voranzutreiben. Und deswegen würde es mich interessieren, was du dazu sagst und ob da nicht eigentlich die komplette Argumentation zusammenbricht dadurch. Ja, danke. Das ist natürlich eine hervorragende Frage und auch gerade in diesen Zeiten sehr, sehr relevant. Hitler hat Vollbeschäftigungspolitik gemacht in einer Kriegswirtschaft durch Krieg eben. Und was wir nicht bisher gefunden haben, ist eine Möglichkeit, Vollbeschäftigung zu haben in einer Friedenswirtschaft. Und das heißt, das wäre eine sehr, sehr, sehr interessante Möglichkeit, unsere Demokratien zu reformieren und das auszuprobieren als Experiment, weil, wie gesagt, es hat es nie gegeben. Es hat zwar schon also aktive Fiskalpolitik, kontrazyklische Fiskalpolitik gegeben, um Vollbeschäftigung zu garantieren, aber nicht Vollbeschäftigungsprogramme, die spezifisch darauf als erstes Ziel ausgelegt waren. Und deswegen ist die Art, wie Staatsfinanzen in der Kriegswirtschaft geregelt worden sind, sehr interessant, als auch als Lernbeispiel für unsere heutigen Demokratien. Und Keynes hat sich sehr prominent dazu geäußert, how to pay for the war. Und da ist halt die Frage, wie kann man, das könnte man ummünzen auf die Situation, wie kann man für die für nachhaltiges Wirtschaften sorgen und das bezahlen. Also da kann man sehr viele Lektionen lernen. Was die Nazis natürlich gemacht haben, war einerseits zu sagen, Propaganda zu machen, explizit, die sagt, diese Person mit dieser Art von, ich weiß nicht was, körperlichen Behinderung oder diese Person, die anders ist als du, du starker weißer Mann, kostet dich so und so viele Tax, Steuergelder jedes Jahr. Das heißt, die Logik, dass Steuergelder von Privatpersonen, die normal arbeiten, unter Anführungszeichen, Menschen durchfinanzieren, die andersartig sind. Das war ein sehr zentrales Element der Eugenik und der Art von Monetarismus, die Hitler betrieben hat. Hitler hat auch gesagt, wie ich meine Währung stabilisiere, ist im Konzentrationslager. Und zwar indem einfach, wenn Leute nach höheren Löhnen fragen oder Preise verändern wollen, kommen sie ins Konzentrationslager. Das heißt, Ich würde vielleicht einfach auf mein Paper verweisen, das ich zu dem Thema geschrieben habe. In dem Fall war ja Geld nicht neutral und die Welt ist so schlimm gewesen wie wahrscheinlich noch nie. Und deswegen machte diese ganze Argumentation in meinen Augen einfach keinen Sinn. Nur weil Geld politisch ist, wenn man anerkennt, dass Geld politisch ist, heißt das nicht automatisch, dass man in einer perfekten Welt lebt. Die Rhetorik von Hitler war eine, die gesagt hat, oder von den Nazis war eine, die gesagt hat, Geld ist neutral. Das haben sie kommuniziert. Verhalten haben sie sich anders in einer Kriegswirtschaft, auch weil Kriegswirtschaften nicht anders machbar sind. Dass man daraus die Lektion lernen kann, wie man Staatsfinanzen stützt und Vollbeschäftigung haben kann in einer Friedenswirtschaft, das ist halt nie übernommen worden. Und auch ich finde, ich würde mich schon als Post-Keynesianerin bezeichnen. Ich finde Keynes schon, ich stehe schon ein bisschen auf ihn. Aber nur seine späten Schaffensperioden sind interessant für mich. Ab dem Zeitpunkt, wo er sich so im Detail mit Geldphilosophie beschäftigt hat. Aber das heißt, dass wir daraus lernen können, dass wir einen Anspruch hätten auf nicht nur Vollbeschäftigung, sondern auch darauf, dass es einfach öffentliche Investitionen und öffentliche Ausgaben gibt, die ein gutes Leben komplett möglich machen. Und wir stellen ja nicht einmal diesen Anspruch als in einer Demokratie. Wir sind derzeit mundtot in dieser Hinsicht, weil wir halt eine Philosophie haben, die Austerität normalisiert als alternativenlos. Ich hoffe, das hilft. Und der erste Teil ist noch nicht beantwortet worden. Also wieso du glaubst, dass dann Marx Geldbegriff faschistisch wäre im Kern? Weil Marx denkt, wir sind eine Handelsgesellschaft und aus dem Handel kristallisiert sich Geld heraus. Das Geld, wenn man das so macht, dann bekommt Geld quasi materielle Eigenschaften. Das heißt, dass man Geld nicht auf seiner eigenen Basis verstehen kann, sondern dass immer nur als quasi Derivat von irgendwas anderem gesehen wird. Und dass man sich auch nicht damit beschäftigt, das Geld buchhalterisch nicht eingeschränkt ist. Also das heißt, diese Knappheitsbesessenheit, die halt mit Materialismus einhergeht, oh, Entschuldigung, diese Worte sind so scharf, das meine ich nicht so, dass wenn ich Geld nur als Repräsentation von etwas anderem sehe, dann heißt es, dass es immer einen Gegenwert geben muss für Geld. So entsteht die Unterscheidung zwischen real und nominell. Und dass, wenn man zu viel Geld hat, dann passiert halt Inflation und es muss immer mit etwas Realem korrespondieren. Na, das, was ich vorher gesagt habe, dass dadurch eine Logik entsteht, die behauptet, dass Andersartigkeit von Menschen teuer ist für eine Gesellschaft. Diversität wird zu einem Kostenpunkt für private BürgerInnen. Also man leistet sich dann quasi Andersartigkeit, wenn man eine gute Zeit hat und gerade einen Wirtschaftsaufschwung, dann kann man sowas Dekadentes haben, wie zum Beispiel, dass Menschen unterschiedlich sind und heterogene Bedürfnisse haben. Aber dieser gemeinsame Nenner ist dann trotzdem in dieser Art von Metaphysik, dass Normalsein das ist, was das andere finanziert. Danke. Ich halte mich kurz. Also einmal finde ich das ein Widerspruch bei dir. Und zwar, wenn du sagst, wenn du die ganze Zeit von der Logik der Zentralbanken redest, die dann den Wert bestimmen, dann sagst du auf der anderen Seite, dass die Privaten auf einmal entscheiden, was profitabel ist. Und gleichzeitig sagst du, es gibt verschiedene Wirklichkeiten, die alle irgendwie richtig sind. Also weiß ich nicht. Aber zu ja. Also die Zentralbanken sind politisch, ist mein geldtheoretischer Zugang, dass private Andersartigkeit finanzieren durch Steuern ist ein, naja, einerseits ein materialistischer Zugang und andererseits ein neoklassischer Zugang. Das ist das problematische Element, wenn man sagt, dass Geld nicht politisch ist. Ja, okay, whatever. Ich wollte tatsächlich was sagen zu der Andersartigkeit. Und zwar, das stimmt nicht. Also es ist einfach nicht so, dass irgendwie Andersartigkeit durch die Prinzipien des Kapitalismus per se ausgeschlossen sind. Im Gegenteil. Also einmal gibt es den Staat, der für jeden von uns hier einfach gleiche Rechte und gleiche Freiheit im gleichen Ausmaß als irgendwie Eigentümerinnen bestimmt. Von daher unabhängig von Identitäten. Das läuft auf einer anderen Ebene, will ich überhaupt nicht bestreiten. Also so, aber erstmal auf der Ebene, frei gleich, aller. Und dann ist es so, dass ausgehend von einer existierenden, und ich sage das nicht, weil ich irgendwie Marxistin sein will oder weil, keine Ahnung, ich in dieser Brille denke, sondern einfach, weil es stimmt. Es ist so, dass es Arbeitsplätze gibt, wenn sie profitabel sind für denjenigen, der sie anbietet. Egal, welche Identität du hast. Und dass die allerdings dann auch Identitäten ausnützen. Zum Beispiel Frauen schlechter bezahlen, einfach weil sie es können. Das ist ja auch logisch aus dieser Logik der Notwendigkeit eines Profitdenkens. So, also ja, faschistisch ist was anderes. Soll ich noch kurz? Ja, ich finde das halt nicht logisch. Ich denke, dass, ich denke, dass wenn wir in Positivsummen spielen, uns bewegen, dann können wir anerkennen, dass Menschen miteinander immer in Verbindung stehen und dass wenn Leute andere Menschen ausbeuten, dass das ihnen selber auch nicht gut tut. Und ich weiß, dass entspricht nicht einem Interessensdenken oder einem kapitalistischen Logikargument. Aber das ist eine, deswegen ist es ja innovativ in dieser Hinsicht, weil betont wird, dass wir als Gesellschaft miteinander leben und dass Reichsein in einem armen Land nicht so lustig ist wie Reichsein in einem reichen Land und dass es die Möglichkeit gibt, alle Menschen besser zu stellen, ohne dass jemand dafür bezahlt in einem engeren Sinne. Also ich will auch betonen, dass es autoritär ist, zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Und das passt natürlich auch zu Marx, weil Marx war ein autoritärer Charakter, der eben, wie gesagt, ein Chauvin war und Frauen unterdrückt hat. Und deswegen sind seine Gedanken in dieser Hinsicht auch nicht besonders originell oder interessant. Ist nicht die erste Adresse, an die ich mich wenden würde, wenn ich was über progressive Theorie lernen wollen würde. Ja, das war jetzt ein bisschen hart, ja. So, wir haben hier noch eine Frage. Noch einmal ein letztes Bild von den Fragen, die noch im Raum sind. Bitte noch einmal aufzeigen. Also du bist sowieso dran. Gut, dann können wir das als abschließende Frage auch nehmen. Somit mit dieser Frage auch gerne irgendeine Art Abschlussstatement etc. Dankeschön. Ich habe zwei Fragen. Die erste würde ich mal an Lea stellen. Ein bisschen näher. Okay. Und zwar, der Thema des Vortrags oder der Diskussion war ja irgendwie schon Marx. Und es ging eigentlich auch nur um Marx. Und eigentlich ging es jetzt in letzter Zeit so ziemlich gar nicht um Marx. Und ich habe auch die ganze Marx-Kritik von dir absolut nicht verstanden. Oder ich habe zumindest die Maßstäbe, die dahinter stehen, nicht verstanden. Du hast jetzt zweimal wiederholt, dass Marx ein Chauvinist gewesen sei. Das mag durchaus stimmen und er mag durchaus ein Arschloch gewesen sein in seinem Privatleben. Was dieses Argumentum ad hominem jetzt theoretisch gegen irgendwelche Argumente von Marx zu sagen hat, verstehe ich absolut nicht. Ist auch eine ziemlich blöde Nummer, ehrlich gesagt. Und die zweite Sache, soweit ich das richtig verstanden habe, hast du zwei Sachen aufgestellt. Es gibt das neutrale Geld und das politische Geld. Marx oder andere Ökonomen würden ein neutrales Geld voraussetzen und du würdest ein politisches Geld voraussetzen. Die Differenz hast du damit beschrieben, dass du zum Beispiel als Möglichkeit von Geld die Vollbeschäftigung, dann hast du was von Fiskalpolitik, Zentralbanken und Demokratisierung von Arbeit gesagt, möglich mache. Und wenn du mit diesem Ansatz an die marxische Theorie rangehst, dann ist es vollkommen klar, dass du da nichts finden wirst, weil das überhaupt nicht Marx' Anliegen war, meinetwegen eine Vollbeschäftigung zu finden oder sich damit zu beschäftigen, wie man jetzt mit Zentralbanken umgeht. Also da ist es auch einfach ein vollkommen anderer Maßstab und da verstehe ich nicht so ganz, und das kannst du mir gerne erklären, was da im Endeffekt die Legitimation dieses Maßstabs ist. Und dann noch eine zweite Frage. Und zwar an Jana, und es tut mir fürchterlich leid, dass ich jetzt nochmal zu Dialektik komme. Und zwar, du hast ja im Endeffekt als Dialektik ausgeführt, dass du durchaus da im Endeffekt methodologisch was mitnehmen möchtest, um zu lernen, zu denken. Und ich meine, das ist gar nicht polemisierend und ich kann auch total nachvollziehen, dass man im Endeffekt jetzt lernen möchte, naja, was Denken ist und wie am besten gutes Denken funktioniert. Wer will das nicht? Also bei Hegel zum Beispiel findet man bei Dialektik nichts anderes, außer was Denken ist. Also da wirst du definitiv keine Antwort finden. Der hat auch gar keine Denkregeln, die er aufstellt oder sonst irgendetwas. Und wenn man jetzt mal beim Marx nachschaut, zum Beispiel im Kapital, weil wir ja gerade dabei sind, hat er... Bitte zum Punkt kommen. Ja, ganz kurz. Hat er meinetwegen sich zweimal sehr offensichtlich auf die Dialektik bezogen. Es gibt die Negation der Negation, die er anspricht in der ursprünglichen Akkumulation in dem Kapitel. Und da stellt die Negation der Negation einen Schluss dar. Und im Endeffekt kommt zuerst eine Ausführung, die meiner Meinung nach auch vollkommener Blödsinn ist, über Teleologie und wieso die Gesellschaft jetzt umstürzen muss und wie der Kapitalismus an sich selbst scheitern muss. Und dann am Ende kommt er zu dem Schluss Negation der Negation. Die zweite oder das zweite Beispiel im ersten Band ist, dass er von einem Umschwung von Quantität in Qualität ausgeht. Und dieser Umschwung oder dieser Umschlag, wie es bei Hegel eher heißt, führt zum Beispiel an dem Beispiel von einer Menge von Geld dazu, dass Geld sich in Kapital wandelt. Und auch hier erklärt er zuerst Geld, bitte zum Ende kommen, was dann passiert und wie es dann zu Kapital wird. Also es ist umgekehrt. Er zuerst den Gegenstand und danach kommt die Methode. Und nicht so, dass man die Methode zuerst hat und danach kommt ein Gegenstand. Weil da macht man im Endeffekt eine Identität auf von Methode und Gegenstand, indem man die Methode voraussetzt. Und das ist dann das, was man allgemein als Weltanschauung bezeichnet. Wir hätten dann danach noch eine Frage, die von ESA spezifisch, und dann können wir abschließen. Von dem her bitte nur die zwei Personen, die direkt gefragt wurden, antworten. Ich denke nicht, dass man trennen kann, was jemand denkt und wie jemand lebt. Vor allem, wenn jemand hauptberuflich Theorie betreibt, dann muss sich das im Privatleben niederschlagen. Und deswegen ist ein Atom in einem Argument, finde ich, ein extrem gutes Argument, auch wenn das in der oft so abgetan wird. Aber ich liebe Atom in einem Argumente, weil sie mir helfen, selektiv zu sein. Ich weiß halt, mit wem ich mich nicht beschäftigen muss. Und das finde ich auch aus einer queerfeministischen Perspektive wichtig. Also ich finde, man kann einer Person ruhig sagen, du bist privat ein Gewalttäter und deswegen beschäftige ich mich nicht näher mit dem, wie du denkst. Unabhängig, a posteriori hat sich das auch als eine gute Strategie erwiesen. Und darüber hinaus werde ich nicht antworten, weil ich nicht antworte auf Personen, die mich als blöd bezeichnen. Erstmal ja, danke für die ganzen Erklärungen, schätze ich. Und also das ist mir schon klar, also ich lese ja nicht ein Buch How to Dialektik. Also ich bin auch vertraut mit den Marx-Zitaten, wo er beschreibt, so okay, wenn jemand sagt, und Dialektik, das klatscht man dann irgendwo drauf, dann ist das schon ziemlich falsch. Und ich lese auch das Kapital, also er behandelt ja einen Gegenstand damit, oder? Also vielleicht habe ich das ein bisschen unglücklich formuliert. Ja. Achso, die letzte Frage haben wir hier. Ja, also ich habe jetzt ein paar mehr Fragen. Die erste Mal an Sandro, also kurze, ich hätte nicht kurz halten versprochen. Einmal eine kurze an Sandro, kurze Verständnisfrage. Du hast ganz am Anfang gemeint und auch währenddessen in der Diskussion, dass der Kapitalismus in der Krise steckt, weil die Lebensstandards sinken und noch ein paar andere Merkmale von, weiß nicht, Finanzkrise, die du als Krisenhaftigkeit des Kapitalismus erklärt hast. Wo ich mir denke, nur weil es den meisten Leuten scheiße geht, heißt das nicht, dass der Kapitalismus in der Krise ist. Das ist ja halt der Normalzustand von dem Ding. Ist halt blöd für uns, aber ja. Aber vielleicht ist es nur Verständnis. Und dann die Lea, ein paar Fragen. Ein bisschen auch eine Vorrednerin hier. Ich verstehe irgendwie das Interesse, das ist mehr Ansichten, so mehr progressive Denker geben muss nicht. Also Pluralismus ist doch unnötig. Es geht doch darum, dass der Inhalt passt. Ist doch egal, ob er irgendein linkes, progressives, grünes, queerfeministisches, marxistisches Label dahinter steckt. Es geht doch darum, was gesagt wird und nicht unter welchem Titel. Und dann noch das Ding mit dem, jeder seine eigene Wirklichkeit schafft. Das stimmt halt nicht. Wenn ich diese Flasche hebe, dann hebe ich diese Flasche. Das passiert, das ist objektiv. Da gibt es kein Wenn und Aber. Ähnlich auch in Naturwissenschaften, da gibt es halt richtig und falsch und darüber wird debattiert, darüber kann man diskutieren, aber dann gibt es ein richtig und ein falsch und es ist auch nichts Autoritäres daran, sondern ist halt die Wahrheit. Bitte zum Ende kommen. Gut. Trotzdem finde ich es noch ein bisschen lustig, wenn du zu einer Veranstaltung kommst, wo es um Marx geht und dann dich damit explizit nicht beschäftigst. Das finde ich ein bisschen seltsam, sonst würdest du nicht zu einem Schluss kommen, dass Marx gemeint hat, dass Geld neutral ist. Aber so, wie gesagt, jeder jetzt noch einmal mit Abschlussstatement. Ich würde sagen, zuerst eben die angesprochenen Personen, der Sandro, dann die Lea und dann Jana und Hanna. Ja, also zu dieser Verständnisfrage. Also ich würde nicht sagen, dass der Lebensstandard das Ausschlaggebende ist, um zu sagen, dass man in einer Krise ist. Also da gibt es irgendwie andere Sachen. Also ich habe irgendwie erwähnt den Rückgang des Wachstums der Arbeitsproduktivität. Man kann irgendwie erwähnen die Inflation, die mit Corona ausgebrochen ist. Man kann irgendwie erwähnen die Tatsache, dass Deutschland seit 2 Jahren in einer Rezession ist und vor einer Deindustrialisierung steht. So, also die Bourgeois selber wissen meistens am besten, ob Krise ist oder nicht. Und es gibt keinen Bourgeois, der irgendwie mit Optimismus auf die Situation schaut. dort. Es stimmt, die Wirtschaft kann sich in vollster Blüte befinden und der Lebensstandard trotzdem fallen. Das ist nicht das Kriterium, das ist ein Symptom, wollte ich nur noch sagen. Also ich glaube, das war tatsächlich ein Verständnisproblem. Und jetzt abschließende Worte. Also ich würde vielleicht gerne auf dieses Vollbeschäftigungsding zurückkommen, so, weil und vielleicht auch als Anspielung auf diese Dialektikfrage, weil der Marx, der hat mal gesagt, das Kapital ist der prozessierende Widerspruch. Das hat er gesagt, weil er ein Dialektiker ist. Und er hat dann weiter gesagt, es ist der prozessierende Widerspruch, weil es einerseits versucht, die Arbeitszeit ständig zu senken, aber andererseits die Arbeitszeit zum Maß des Reichtums macht. So. Das heißt, das Kapital versucht, den Arbeitsaufwand für jede produzierte Ware immer kleiner zu machen, aber trotzdem will es, dass die Menschen den ganzen Tag buckeln ohne Pause. Und nur indem die Menschen Widerstand dagegen leisten, können sie dem irgendwie Grenzen setzen, wie den 8-Stunden-Tag. Und was hat es mit der Vollbeschäftigung zu tun? Wenn man irgendwie Vollbeschäftigung im Kapitalismus hat, und ich sage es nochmal, das gibt es auch im Frieden, in den 50er, 60er und 70er Jahren gab es das in der Bundesrepublik Deutschland und in der Deutschen Demokratischen Republik. Mitten im Frieden hat es das gegeben. Aber das hat nicht dazu geführt, dass die Menschen irgendwie voll das geile Leben hatten, sondern die mussten halt buckeln von morgens bis abends, um Leute reich zu machen, die nicht sie selber waren. Und da kommst du halt mit keiner Geldpolitik der Welt drumherum. Aber wie würden Marxisten irgendwie sich dieser Frage annehmen, der Vollbeschäftigung? Was würden Marxisten machen, um zu schauen, dass es nicht Menschen gibt, die irgendwie überflüssig sind, weil das Kapital keine Verwendung für sie hat und die deswegen arm sein müssen? Sie würden halt geplant hingehen, die notwendige Arbeit ermitteln und die irgendwie an die arbeitsfähigen Menschen in der Gesellschaft aufteilen, mit dem Ergebnis, dass die Arbeitsbelastung der Menschen sich halt massiv verringert, um, keine Ahnung, sagen wir mal, die Hälfte finde ich nicht allzu utopisch, wenn man die ganze überflüssige Arbeit weglässt. So. Also die Marxisten hätten das politische Programm, die Arbeitszeit massiv zu verringern und die Arbeitslosigkeit abzuschaffen auf einen Schlag, einfach durch die Verteilung der notwendigen Arbeit auf die Menschen. Ein Satz noch. Und noch eine Sache zur Geldpolitik. So. Das Geld ist allein schon deshalb nicht neutral, weil der Staat nicht neutral ist, weil es ein Klassenstaat ist, weil es ein bürgerlicher Staat ist. Wie hat der Staat reagiert auf die Krise ab 2008? Er hat Geld gedruckt wie verrückt. Warum hat er das gemacht? Im Interesse der Bourgeoisie, damit ihre Akkumulation weitergeht. So, er hat Geld gedruckt wie verrückt. Hat es irgendwie zu Vollbeschäftigung geführt? Nein, weil er das Geld einfach der Bourgeoisie in die Hand gedrückt hat. Und die hat keine Jobs damit geschaffen, sondern die hat es am Finanzmarkt verzockt. Und insofern ist die Geldpolitik halt genauso ein Herrschaftsinstrument wie die Polizei und das Finanzamt und was es sonst so alles gibt. Und wenn man das irgendwie anders sieht, dann weiß man halt einfach nicht, wie der Laden läuft. Die Lee. Ja. Entschuldigung. Also, Lea, jetzt das nächste Jahr. Ist es schon mein Abschluss? Auch mein, okay, ich glaube, es ist Pluralität. Ich finde Pluralität wichtig, weil so habe ich halt immer was gelernt, indem ich mich mit Leuten unterhalten habe, die nicht nur meiner Meinung waren. Und das war meistens, ja, das war für mich meistens die interessantesten Auseinandersetzungen, beziehungsweise verstehe ich Lernen halt auch als einen sozialen Prozess und da ist Unterschiedlichkeit ja auch schon automatisch dabei. Aber ich würde auch sagen, dass Homogenität nicht gut gewappnet ist, um eben mit Veränderungen umzugehen und Antworten zu formulieren. Aber ich wüsste auch nicht, ob das unbedingt eine Antwort braucht. Dann zum Wahrheitsbegriff oder zum richtig und falsch. Ich will das demokratisieren, weil es eben problematisch ist. Wer darf denn dann bestimmen, was die Wahrheit ist? Das ist, finde ich, eine wichtige Frage, die man beantworten muss, wenn man sich dafür einsetzt, dass es eine objektive Wahrheit gibt. Aber es ist auch erkenntnistheoretisch mittlerweile verworfen worden, dass es nur eine Form von Realität gibt, weil es gibt viele nette Experimente, kognitionswissenschaftliche, die zeigen, dass Menschen dieselbe Situation ganz unterschiedlich wahrnehmen und nachher ganz unterschiedlich drüber reden. Also ich finde, es ist irgendwie recht trivial, dass es unterschiedliche Wahrnehmungen gibt. Und zu dem Atom in einem, also ich habe natürlich schon mich mit Marx beschäftigt, wie ich studiert habe, aber ich habe mittlerweile einfach keine Lust mehr auf das, weil ich mir denke, meine Lesezeit ist beschränkt und dann lese ich doch lieber jemanden, der sonst unterrepräsentiert ist, weil das ist meistens etwas, oder die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich höher, dass ich was lese, was ich vorher mir noch nicht gedacht habe und dass es irgendwie erfrischend ist für mich. Ja, ansonsten danke vielmals. Also Es war jetzt schon intens, aber ich muss sagen, ich habe eine gute Zeit gehabt. Auch und diese Fragen waren hervorragend. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß auch nicht, was ich noch groß sagen soll, außer ich denke natürlich schon, dass es eine objektive Wirklichkeit gibt und ich denke, sie ist geworden und sie ist vergänglich und es liegt an uns herauszufinden, wie man irgendwie weiterkommt. Also ich denke, ein anderes Wirtschaftssystem ist nicht nur notwendig, sondern möglich und deswegen lade ich euch alle ein, irgendwie daran zu arbeiten und genau, lernen, verschiedene Fragen zu stellen. Ich frage mich unter anderem, warum Platypus-Panels immer 3 Stunden dauern, weil das finde ich wirklich sehr lang. Aber genau, danke euch allen fürs Kommen und für den Austausch. Ja, ich glaube, ich fasse mich auch kurz. Ich würde zwar, mir ist schon wieder so viel eingefallen, was ich jetzt sagen könnte, zum Beispiel zu dem prozessierenden Widerspruch, den, naja, ich anders auflösen würde. Das ist auf jeden Fall keine notwendige Entwicklung, die zur Zersetzung des Kapitalismus führen würde. Ja, oder zur Verhärtung, doch, doch schon. Also von einer, jedenfalls, egal, wir können ja nachher diskutieren, theoretisch. Ja, ich könnte auch noch zu dir was sagen. Es würde mich, glaube ich, darauf beschränken, zu hoffen oder nochmal zu wiederholen, worauf es mir ankommt. Und zwar ist es allen voran ein bisschen eine Sauberkeit im Arbeiten. Also eine Unterscheidung zwischen, beschäftigst du dich mit dem Denken, beschäftigst du dich mit so, auf welchen Ebenen sprichst du oder und gegebenenfalls willst du wirklich verstehen, was los ist. Und naja, darüber können wir halt zukünftig auch gerne weiterreden. Das interessiert mich auf jeden Fall sehr. Sonst bedanke ich mich auch für eure Aufmerksamkeit. Ich glaube, es ist in eurer Position deutlich anstrengender als in unserer. Genau, schaut bei uns auf dem Kanal vorbei und schönen Abend. Ja, danke an alle Sprecherinnen und danke an euch fürs Kommen und Fragen stellen. Wir würden jetzt noch weitergehen ins Dezentral auf ein Bier, wo wir entweder Diskussion weiterführen oder auch nicht. Genau. Und danke auch an Leo und Clara fürs Organisieren. Ihr seid so toll. Beenden wir das. Ja, genau. Warte, Frage mit dem Alex. Alex! Ja, das ist doch mal. Ja,